Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu der Vormittagssitzung heute. Ich denke, wir können jetzt beginnen. Es ist immer etwas strittig, ob es CT oder ST beginnt. Wir hatten eigentlich ST vorgesehen, aber irgendjemand hat gestern aus Versehen die Parole ausgegeben mit CT und dann muss man sozusagen, ist das die weniger beweislastige Anfangszeit. Ja, ich darf Ihnen Herrn Backhaus vorstellen, obwohl das, soweit ich das von den anwesenden Gesichtern abschätzen kann, kaum nötig ist, aber vielleicht für eine kleinere Minderheit. Wer diese saublöden Mikrofone verführen zum leise Sprechen plötzlich, man spricht leiser als mit seinen Kindern zu Hause mit den Dingern. Für die Minderheit, die Herrn Backhaus vielleicht nicht persönlich kennt, darf ich ihn kurz vorstellen. Herr Backhaus ist, wie er mir eben sagte, ich wusste das gar nicht, Ende der 50er Jahre aus der DDR, wie man sagt, in den Westen gegangen. Unter anderem denke ich auch deswegen, weil sie zum Studium in der DDR nicht zugelassen worden sind. Sie haben dann in Heidelberg mit dem Jurastudium begonnen und sind ab 62 in Frankfurt gewesen. Dort sind sie uns allen bekannt, eigentlich in den 60er und 70er Jahren als der Spezialist für die marxische Geldtheorie, im engeren Sinne aber für die Auslegung der marxischen Theorie überhaupt. Sie haben sehr eng mit Herrn Reichelt zusammengearbeitet, der auch, so habe ich gehört, einen längeren Diskussionsbeitrag für nachher angekündigt hat und sind dann 1980, glaube ich, mit Herrn Reichelt nach Bremen gegangen und waren dort, oder später waren dort bis 96 und sind jetzt wieder in Frankfurt, unter anderem auch der Beauftragte, aber im Wesentlichen freier Autor. Gemeinsam mit Alfred Schmidt haben sie und andere natürlich die Reihe, die damals sehr bekannt war, in der Edition Suhrkamp Gesellschaft, Beiträge zur marxischen Theorie herausgegeben und damit ganz wesentlich die neuere Marx-Debatte angestoßen. Sie sind Mitglied der Marx-Gesellschaft und sie haben zahlreiche Veröffentlichungen aufzubieten zum Wert-, Geld- und Kapitalbegriff bei Marx. Hervorzuheben wäre insbesondere das gewichtige Werk, das hier vor Ihnen liegt oder vor uns liegt, Dialektik der Wertform, Untersuchungen zur marxischen Ökonomiekritik, das 1997 erschienen ist, und es sind weitere Bände dazu angekündigt. Herr Backhaus wird also zu unserem Arbeitsthema aus der Sicht der Ökonomie, insbesondere der politischen Ökonomie, sprechen. Und ich denke, wir dürften alle über diese Sicht ganz besonders gespannt sein, denn darüber hat man in der aktuellen Diskussion so viel neuerlich nicht mehr gehört. Ich darf Sie also bitten, zu Beginn. Ja, also Sie müssen versuchen, möglichst nah in diese Dinge reinzusprechen, weil das ist ich sorge dafür, dass ich immer auf spreche. Das ist ein bisschen zu tief. Nee. Ich kenne Herrn Backhaus. Ja. Also mir geht es im Wesentlichen um die Diskussion eines Textes, der bislang wenig bekannt geworden ist. Und zwar handelt es sich um ein, das geht aus der Notiz des Herausgebers nicht klar hervor, eine Gesprächsnotiz zu einem Gespräch zwischen Adorno und Sohn Redl. vom April 1965. Also Sohn Redl war hier in Frankfurt, diskutierte mit Adorno und Adorno hat wahrscheinlich in Vorbereitung für dieses Gespräch Notizen verfasst oder es sind im Nachhinein verfasste, ein im Nachhinein verfasstes Protokoll. Ich vermute, es sind Notizen für dieses Gespräch. Und hier geht es eigentlich letztlich um ein Forschungsprogramm, das er hier vorschlägt. Und das mündet in dem Satz systematische enzyklopädische Analyse der Tauschabstraktion notwendig. Das heißt, sie ist nicht geleistet. Er beansprucht nicht, dass seine Darlegung über die Abstraktion bereits schon das leisten, was erst zu erarbeiten ist. Und zum Zweiten, es geht hier um eine systematische Analyse. Ich werde ja Adorno heutzutage immer als Essayist abgetan wird, im Hinblick also auf die Ökonomiekritik genauer gesagt, erwartet er also eine, wenn man will, negative Systematik. Ja, und das ist das ziemlich dunkelste Kapitel, nicht nur der kritischen Theorie, das Problem der realen Abstraktion. Und deswegen bedarf es doch ziemlich umständlicher Überlegungen, um sich da hier heranzuarbeiten. Und diese Überlegung habe ich hier in Stichworten zusammengefasst, die ich ein bisschen erläutern möchte. Sie sehen schon in dieser Kopfzeile, rechts und links diese beiden Kästchen, Philosophie und Ökonomie. Worum es hier geht, um das Verhältnis von Philosophie und Ökonomie, insbesondere auch in diesem Gespräch zwischen Adorno und Sohn Redl. Da sind hier, wie gesagt, auch in diesen Notizen nur Stichworte, schwer durchschaubare Stichworte, aber es ist klar, dass Adorno hier ins Auge gefasst hat, eine Untersuchung des Verhältnisses zwischen ökonomischer Kategorie und philosophischer Kategorie. Und die Untersuchung dieses Verhältnisses steht auch heute noch aus. Nicht wir haben, es liegt bis heute nicht vor, eine Klärung des Verhältnisses zwischen philosophischen Kategorien und dem Geld. Und das ist wohl ziemlich das dunkelste Kapitel überhaupt in der Sozialphilosophie und Sozialtheorie. Das ist neuerdings wieder sehr aktuell geworden. Seit etwa 1994 diskutiert man wieder das Geldrätsel. Nicht das Geldrätsel war mindestens 20 bis 30 Jahre lang Tabu in der Literatur, nur einige wenige Leute haben immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass hier Probleme verdrängt werden. Den Anstoß gab die Renaissance der Simmelschen Geldphilosophie 1994. Und in einem dieser Beiträge hat ein Schweizer Ökonom namens Aldo Häsler sich auch beschäftigt mit dem Verhältnis der Geldanalyse bei Simmel und der Kritik dieser Analyse durch den Frankfurter Philosophen Bruno Niebruch. Bruno Niebruch hat, ein Kollege von Adorno, hat in seinem monumentalen Werk Sprache und Bewusstsein sich immer wieder mit diesem Thema beschäftigt. Und er kündigt an eine Philosophie des Geldes, die noch zu schreiben ist, sagt er. Denn der erste Denker, der sich damit beschäftigt hätte, schreibt Häsler, nämlich Simmel, sei eher geistreich als philosophisch. Und Simmel zählt zu jenen Denkern nach Niebruch, die nie wissen werden, was Geld ist. Und zwar Simmel als Vertreter dessen, was er Reflexionsphilosophie nennt, was Liebrucks in der Tradition von Hegel Reflexionsphilosophie nennt. Kant und als König der Reflexionsphilosophie, wie Liebrucks ihn nennt, nicht wird, wie alle Reflexionsphilosophie, nie wissen, was Geld ist. Denn in dieser Reflexionsphilosophie geht es natürlich um den traditionellen Dualismus von Subjekt und Objekt. Und in der Sicht von Liebrucks und Adorno ist genau dieser Subjekt-Objekt-Dualismus zu hinterfragen. Deswegen die erste Zeile hier in meinen Stichworten beziehen sich genau auf dieses Generalproblem. Und in der linken Kopfzeile Philosophie, gleich unterhalb, nicht also in der ersten Zeile, spreche ich also als oberstes Problem diesen Subjekt-Objekt-Dualismus an. Und dieser Subjekt-Objekt-Dualismus hat irgendwie seine findet irgendwie seine Widerspiegelung auch in dem Verhältnis von objektiven und subjektiven Wert. Nicht? Sie sehen also hier auf der rechten Seite, habe ich es notiert, unter Ökonomie. Da finden Sie eben das von mir als Widerspruch 2 bezeichnete Doppelsein der Ware, nicht als Wert und Preis. Ja, und das sind wir schon bei einem sehr wichtigen Problemkomplex. Also mir hat sich immer eingeprägt in den Vorlesungen, Seminaren von Adorno, dass er immer wieder sagte, man möge reflektieren das Verhältnis von objektiven und subjektiver Ökonomie und objektiver und subjektiver Soziologie. Und er sagte sehr häufig, also der objektiven Werttheorie entspricht dem, was ich objektive Theorie der Gesellschaft nenne, und der subjektiven Werttheorie die subjektive Soziologie. Beides korrespondiert miteinander. Und diese These wird auch ausgeführt in mehreren Schriften, unter anderem also auch im Positivismusstreit. Sie wird nicht ausgeführt, es wird eigentlich nur darauf hingewiesen. Sie ist nie ausgearbeitet worden. Ja, das Mittelglied zwischen Ökonomie und Philosophie ist ja offenkundig die Methodologie. Und die Methodologie ist eigentlich eine immanente Selbstkritik der Ökonomie. Fast sämtliche Methodologen waren bekannte Ökonomen. Die wichtigsten Methodologen waren auch bekannte Ökonomen, nämlich Schumpeter und Alfred Ammon. Und es gibt ganze Berge in der methodologischen Literatur von Arbeiten, nicht über das Verhältnis von Modell und Realität, nicht zuletzt auch über Philosophie. Und zur Methodologie gehört aber auch, kann man im weiteren Sinne, kann man der Methodologie auch zurechnen, geldphilosophische Arbeiten. Es sind wenige geldphilosophische Arbeiten, eigentlich nur 3-4 Arbeiten, die im deutschen Sprachbereich existieren. Ich habe hier zum Beispiel eine längere Abhandlung eines Geldtheoretikers Walter Teuber, Philosophie des Geldes, erschien im Finanzarchiv. Nie rezipiert worden. Nicht per Zufall wurde ich darauf aufmerksam. Dann hat auch, bezeichnenderweise heißt es ein Entwurf. Dann hat auch der Otto Veit, jener Währungs- und Geldtheoretiker, dessen Vorlesung ich gehört habe, hier in Frankfurt, Adorno und Veit waren übrigens sehr gut bekannt, weil Veit sich auch als Soziologe verstand. Und Veit hat ebenfalls, ähnlich wie der Teuber, eine Ansätze seiner Philosophie des Geldes geschrieben. Er hat mehrere Bücher über Geld verfasst und schreibt dann also noch 1971, 72 einen längeren Aufsatz. Und wie Teuber stützt er sich dann auf Nikolai Hartmann. Und zwar auf Nikolai Hartmanns Theorie des objektiven Geistes. Also, wie kommt hier ein renommierter Geldtheoretiker Otto Veith dazu, sich gegen Ende seines Lebens der Philosophie des Geldes zuzuwenden? Er fragt, er hat ein Buch geschrieben namens Reale Philosophie des Geldes, und am Ende seines Lebens stellt er die Frage, ich weiß nicht, was die Realität des Geldes ausmacht. Und wenn man darüber nachdenkt, in der Tat gerät man die allergrößten Schwierigkeiten. Was ist das Sein des Geldes? Es ist ja nicht das physische Sein. Nicht das Geld nicht, ist als Geld nicht identisch mit dem Papier. Das Gleiche gilt auch fürs Kapital. Und diese Frage hat gewissermaßen erst Marx entdeckt in Bezug auf das Kapital. Max Scheler orientiert sich hier an Marx und lobt Marx für den grünen Klee, nicht, dass er eigentlich entdeckt hat, dass Kapital eine soziale Kategorie ist. Nicht, dass es eine, das Kapital eine abstrakte Gegenständlichkeit vorstellt. Nicht, die Entdeckung der abstrakten Gegenständlichkeit, schreibt Max Scheler, ist der große Wurf von Marx. Und Ähnliches stand auch dem Simmel vor Augen, nicht? Und natürlich auch dem Otto Veith etwa, beispielsweise. Es gibt noch einige andere, wenige Ökonomen, die sich damit beschäftigt haben. Und Veith sagt, wie können wir die Realität des Geldes fassen, wenn es eine nicht sinnliche Realität ist? Was ist eine nicht sinnliche Realität im sozialen Raum? Und auch dieser Täuber, ich nehme an, dass Veith diese Schrift von Täuber gar nicht kannte, geht es natürlich um das, was er hier eine Ontologie des Geldes nennt. Um Geld als Vergegenständigung des Geistes, im Anschluss, wie gesagt, als objektive, an die Theorie des objektiven Geistes bei Nicola Hartmann. Bei Liebruck sind die Dinge wesentlich komplizierter. Liebruck stellt fest eine Analogie, konstatiert eine Analogie zwischen Sprache und Geld. Hat auch eine lange Tradition. Sie ist zurückzuführen auf Hamann, den dunklen Markus aus dem Norden. Sprache und Geld haben dieselben Wurzeln, schreibt Hamann. Und der Psychologe Karl Bühler, der vertritt dann ähnliche Positionen, die der Liebruck im Band 1 diskutiert. Und da findet sich übrigens auch dieser Satz, die Reflexionsphilosophie wird nie wissen, was das Geld ist. Also, das alles bezieht sich noch auf diese erste Zeile, Subjekt-Objekt-Dualismus, und insbesondere hier auf das Prädikat objektiv im Kontext nicht der objektiven Wertierung. Denn der objektive Wert bezeichnet ja ebenfalls etwas Drittes, den Weg zwischen subjektiven und objektiven, wenn ich unter dem Objektiven etwas Physisches verstehe. Nicht also, wie ist dieses Dritte zu bestimmen? Dieses Niemandsland kann man sagen, wie er sich Adorno auch häufig ausgedrückt hat, und auch Schumpeter übrigens, zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven. Und es ist interessant, nicht, dass die Gründerväter der subjektiven Werttheorie, wenn man so will, der neoklassischen Ökonomie, Menger und Bieser ein Gespür hatten für diese Dinge und folgendermaßen argumentierten. Es gibt auf der einen Seite das Physische und auf der anderen Seite das Psychische. Also das heißt, sie setzen natürlich den Dualismus, den reflexionsphilosophischen Dualismus als natürlich voraus. Der wird selbst nicht reflektiert. Und sie schließen nun daraus, wenn es nur diese beiden Extreme gibt, das Physische und das Subjektive, dann kann es keinen objektiven Wert geben. Denn der objektive Wert soll ja nichts Physisches sein. Er kann aber nichts Physisches sein, von seiner Definition Psychisches sein. Also gibt es nur den subjektiven Wert. Also gibt es nur eine subjektive Werttheorie. Ich finde, das ist eine sehr scharfsinnige Schlussfolgerung. Und der junge Schumpeter hat sich diese Position zu eigen gemacht. der Junge schon, Peter, schreibt, es gibt keinen objektiven Tauschwert. Eine provokante These. Nicht, denn in irgendeiner Weise ist Geld ja etwas Objektives. Ein objektiver Wert. Da gerieten die auch in allergrößten Schwierigkeiten. Schon Peter verzweifelte. Er schrieb dann ein Fragment, ein Manuskript, Wesen des Geldes. Er hat es nie veröffentlicht, obwohl es längst schon angekündigt war. Er hat es mit Ausrufe, mit Vermerken versehen auf dem Manuskript, wie Stoßseufzer nennt der Herausgeber diese Bemerkung. Fragezeichen, mehr Fragezeichen, Ausrufezeichen als Bemerkung. Und es ist interessant, nicht, dass er nun eine eigene Methodologie suchte. Und diese Methodologie, nicht, die findet sich zusammengefasst in diesem Satz, den ich hier am Ende des Manuskripts wiedergegeben habe. Es geht ihm um eine originäre Vision der inneren Logik abstrakter Gegenstände. Eine frappierende Formulierung. Das heißt, Schumpeter, man kann sprechen von einem Schumpeter I und einem Schumpeter II, ähnlich wie im Fall von Wittgenstein. Der Schumpeter I war, der junge Schumpeter war Instrumentalist. Nicht, er verfochte eine instrumentalistische Methodologie, eine extrem positivistische. Er war Machschüler, Schüler Ernst Mach. Und der späte Schumpeter verfiel dem, was der Herausgeber dieses Manuskripts, Mann, einen methodologischen Dualismus genannt hat. Ein Dualismus von rationaler und irrationaler Methodologie. Die rationale Methodologie orientiert an dem, was der Schumpeter methodologischen Individualismus nannte, hat es eben mit der Mikroökonomie zu tun. Und diese irrationale Methodologie, nicht die also eben kulminiert in diesem Postulat originäre Vision der inneren Logik abstrakter Gegenstände, die er dem an der Gründungsphase der modernen Geldtheorie, dem Knapp, abgesprochen hat. Knapp hatte nur eine Vision der äußeren Logik konkreter Gegenstände. Übrigens findet sich diese Sätze nicht nur in der Geldtheorie, auch in seiner großen Geschichte der ökonomischen Analyse findet sich auch dieselbe Formulierung. Da spricht er sogar von der Intuition, von der intuitiven Vision einer inneren, einer immanenten Logik, heißt es da, abstrakter Gegenstände. Das heißt, diese Abstraktheit des Gegenstandes ist nicht nur bezogen auf das Geld, sondern auch das Kapital und sogar auch die wirtschaftliche Entwicklung. In seinem Buch Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung spricht er von einer Vision der wirtschaftlichen Entwicklung. Und zwar wird diese Entwicklung holistisch interpretiert. Das heißt, die einzelnen Stadien dieser Entwicklung sind zugeordnet einen Gesamtprozess, das ist eine Formulierung von Schumpeter, ähnlich wie bei Marx, Gesamtprozess, nicht der von ihnen also holistisch verstanden wird, sich als einer rationalen Analyse entzieht. Ein ähnlicher Irrationalismus führt natürlich übrigens dann auch beim Simmel. Die Simmel verzweifelt, da gibt es den interessanten Briefwechsel nicht zwischen Simmel und Rigert, und da knarrt er sein Neid, nicht, dass er also nicht imstande ist, seine Philosophie des Geldes abzuschließen. Und das geschieht auch mit einem Gewaltstreich. Die Probleme, die Aporien, die sich auftun, nicht, die bricht er übers Knie und durchschlägt den gottlichen Knoten mit der These, der Wert ist ein Urphänomen. Den er allerdings doch in gewisser Weise auch jenseits nicht des Objektdualismus ansiedeln will. Aber es bleibt völlig ungeklärt, nicht, also wie das Verhältnis des wirtschaftlichen Werts zu den moralischen, religiösen Werten und so weiter zu interpretieren ist. Ich habe mir kürzlich nochmal sein Kantbuch angesehen und er meinte diesen Kantbuch. obwohl auch da wiederum sehr viel von moralischen und religiösen Werten die Rede ist, er meidet es nun, den wirtschaftlichen Wert einzuordnen. Ja, das ist auch der Grund, weshalb er sich in zahlreiche Widersprüche verwickelt hat, der Simmel. Und das wird auch in der neueren Simmel-Diskussion auch ohne weiteres zugestanden. Und so kommt also hier der alte J. Hesler zu dem Resultat, das Thema Geld ist nicht nur das Problem der Nationalökonomie, dergestalt, dass eine systematische Verdrängung selbst die Wirtschaftswissenschaft als Wissenschaft konstituiert, sondern auch der Philosophie. Das Thema Geld ist das große abwesende Thema jeder Philosophie. Davon will er nur eine Ausnahme machen, eben Simmel. Das ist natürlich ein großer Irrtum. Hegel hat sich als erster Philosoph intensiv mit dem Geld beschäftigt und ist ebenfalls gescheitert. Das heißt, er war nicht imstande, die verschiedenen Prädikate des Wertes systematisch auseinander zu entwickeln. Es gibt mindestens 4 Prädikate des Werts bei Hegel. Der allgemeine Wert, der abstrakte Wert, der objektive Wert und der absolute Wert. Und wie die sich zueinander verhalten und vor allen Dingen auch zum subjektiven Wert verhalten, ist völlig unbestimmt. Also bei Hegel nicht da kommt, wie einmal der in anderen Zusammenhang Marx ironisch bemerkt, der Wert hereingeschneit. Er wird nicht abgeleitet. Und da tauchten durch die Feuer auf. Wenn die Realphilosophie bei Hegel daran scheitert, nicht wie ist dann das Verhältnis der Realphilosophie unter diesem Gesichtspunkt zur Logik zu bestimmen. Auch in der Logik, im zweiten Band, in der Wesenslogik, kommt plötzlich eben das Kapital hereingeschneit. Und das macht den Grundmangel eben dieser Philosophien aus, dieser Philosophien des Geldes, dass insbesondere der Simmelschen, dass das Verhältnis Geld und Kapital völlig ungeklärt bleibt. Kapital, 3-4 Stichworte finden sich auch bei Simmel, bei Hegel in der Rechtsphilosophie wird das mal angedeutet. Und in der Logik wird es nur als Beispiel herangezogen für den Gegensatz von positiv und negativ. Es bedarf wirklich gewaltiger Umwege, um nicht nur die Seinsfrage, sondern eben die Geldfrage thematisieren zu können, nur als Fragen. Denn die heutigen geldtheoretischen Lehrbücher, die verlieren sich in Plattitüden, in Trivialitäten und in Tautologien. Hier als Beispiel ein sehr bekanntes geldtheoretisches Lehrbuch, das von Ottmar Issing, das ist in 12 Auflagen erschienen. Ich zitiere aus der von 2001. Da beginnt es zwar mit der Feststellung, ganze Berge wissenschaftlicher Literatur zeugen davon, dass der Geldbegriff alles andere als unumstritten ist. Allgemein hat sich die Forschung dieser Frage auf 2 Wegen genähert, historisch und logisch, und jetzt werden trivialerweise ein paar Funktionen aufgezählt. Und dann finden Sie plötzlich solche Formulierungen wie Geldträger. Das Geld, 3 Funktionen des Geldes. In der heutigen Volkswirtschaft fallen die 3 Funktionen bei einem Geldträger zusammen. Metaphern. Und was ist ein Geldträger? Es kann ja unmöglich der physische Träger sein. Es kann ja unmöglich das Papier sein. Zumal die Frage auftaucht, gelange ich zur Einheit dieser Funktionen, und das ist von Menger gefordert worden, anderen Subjektivisten, nicht eben, die Funktionen müssen auseinander abgeleitet werden, sagt der Menger. Der innere Zusammenhang muss gefunden werden, fordert Menger, ohne dass das natürlich von ihm aufgewiesen wird. Denn der innere Zusammenhang ist ja der Träger. Nicht? Das ist ja die Einheit der Funktionen, und diese Funktionen werden in abstrakte und konkrete eingeteilt. Das heißt, wird nach der Einheit der Funktionen gefragt, wird nach der Einheit von abstrakten und konkreten Funktionen gefragt. Und im Allgemeinen wird immer nur der Unterschied betont. Der Unterschied zwischen abstrakten und konkreten Funktionen, nicht die Einheit. Wie Marx sagt, nicht sehen Sie die Einheit, abstrahieren Sie von der Differenz, sehen Sie die Differenz, abstrahieren Sie von der Einheit. Das also ist das Problem eben nicht nur der Ware, auch da haben Sie dieses Doppelsein, das ist ein Marxer Ausdruck, Doppelcharakter, Doppelsein. Es gibt noch andere Umschreibungen. Den Doppelcharakter von Abstrakten und Konkreten. Dies empfinden Sie also in der Ware und natürlich kulminiert dieser Doppelcharakter im Geld und im Kapital. Auch im Kapital nicht, gibt es diese Dichotomie, sagt man, von real und monetär. Von realem Kapital und monetärem Kapital. Ich habe das hier in der letzten Spalte. Hier habe ich eine Definition des Geldes von Hegel aufgenommen. Und zwar eine Definition aus den Vorlesungen zur Rechtsphilosophie, aus der vierten Nachschrift von aus der ist es. Geld, die reale Existenz des Allgemeinen. Da findet sich diese Definition bei Hegel. Geld als reale Existenz des Allgemeinen. Es gibt einige wenige Ökonomen. Da findet sich fast ähnliche Formulierung. Nicht aber der Masse der heutigen Ökonomen ist natürlich so etwas schlimme Metaphysik. Allerdings, jetzt wird die Sache nun doch spannend. Ich habe hier eine kleine Schrift dabei von der John Robinson. John Robinson war die Assistentin von Keynes, berühmte englische Ökonomin, nicht Marxistin, und aber politisch linksorientiert. Und diese John Robinson, die sich immer wieder ihres Positivismus geradezu damit brüstet, provozierend herausstellt, die kommt zur folgenden Formulierung. Es geht hier also um die berühmte Dichotomie von realer Welt und monetärer Welt in der neoklassischen Ökonomie. Und da hören Sie übrigens auch ganz unbedacht solche Formulierungen wie Träger allgemeiner Kaufkraft. Und was heißt das? Geld als Träger allgemeiner Kaufkraft. Ist das ein real existierendes Allgemeines, nämlich diese Kaufkraft? Und in welcher Weise wird sie getragen? In welcher Weise steht sie in Verbindung zu ihrem physischen Träger? Oder ist hier gemeint ein dialektisches Ganzes von Einzeln und Allgemein? Ja, es besteht also eine Dichotomie zwischen dem realen und dem monetären Sektor, wobei in dem realen Sektor sogenannte relative Preise bestimmt werden. Und oberhalb des realen Sektors befindet sich der Monetär, und das große Thema der neoklassischen Ökonomie ist das ungeklärte Verhältnis zwischen diesen beiden Sektoren der Wirtschaft. Und Geld als Element des monetären Sektors bezeichnen Sie nun hier als eine metaphysische Kategorie, genauer gesagt, so besaß Geld eine lose metaphysische Bedeutung als etwas, das im Gegensatz zum Realen steht. Natürlich. Wenn also die Wirtschaft zerfällt in zwei Sektoren, in einen realen und einen nicht-realen, nicht, dann sind die Elemente nicht des nicht-realen Sektors ja metaphysische Entitäten. Natürlich richtig. In einem sehr allgemeinen Sinn. Wenn man so will, nicht, ich meine also, Hegel antizipiert mit seiner Bestimmung des Geldes als reale Existenz des Allgemeinen diese naive Interpretation der John Robinson des Geldes nicht als eine metaphysische Entität. Übrigens auch Schumpeter. Schumpeter im Wesen des Geldes, gelangt dann zu der Feststellung, nun ja, also wenn wir davon sprechen, dass dieses Abstrakte sich in einen Realen verkörpert, nicht, dann denken wir ja eine Identität in der Differenz. Nicht, wenn die reale, ideelle Einheit sich in einem Nicht-Ideellen, in einem Reellen verkörpert, nicht, dann haben wir es mit einer dialektischen Einheit zu tun. Und das ist hier das für ihn ungeklärte Problem. Deshalb hat er dieses Buch nie veröffentlicht. Nicht, er schreibt, also hier, er schreibt doch sinngemäß, hier bin ich überfordert. Bricht dann die Reflexion ab. Und das Interessante ist, dass der späte Schumpeter sich dann wieder mit dem Marx nähert. Und zwar der Wertfrage. Der späte Schumpeter kommt in der Reflexion der makroökonomischen Aggregate. Das habe ich ja auch, das Stichwort der Makroökonomie habe ich ja aufgenommen, der makroökonomischen Größen, kommt er wieder zu einer Wiederannäherung, nicht an die Marx'sche Werttheorie, nämlich an die Marx'sche Werttheorie im Sinne einer Theorie des absoluten Werts. Er stellt zu seiner Überraschung fest, nicht, dass die Theorie des absoluten Werts bei Marx alles andere als mystisch sei. Das war bis dahin seine Vorstellung. Und er verwarf die Marx'sche Werttheorie und plötzlich kommt es wieder zu einer Wiederannäherung und er stellt selbstkritisch fest, wir haben uns geirrt in der Interpretation der Marx'schen Werttheorie. Es war ein großer Irrtum, schreibt er, nicht die Marx, sein Irrtum, die Marx'sche Werttheorie nicht der Richardianischen gleichzusetzen. Aber es ist, die Dinge sind völlig ungeklärt, fügt er hinzu, nicht, und ich kann mich hier darüber in seinem monumentalen Werk von 1500 Seiten nicht darüber auslassen. Und ja, da sind wir eben hier bei dem Thema des wahrhaft Dunklen in der Ökonomie und der Adorno in einer seiner Vorlesungen, nämlich der philosophischen Terminologie. Da finden sich dieselben Stichworte. Und zwar, es geht hier auf der Seite 272, Band 2, geht es um das Verhältnis von Ökonomie und Philosophie. Und zwar beschäftigt sich der Adorno mit dem Verhältnis von produktiver und unproduktiver Arbeit bei Marx. Gibt eine falsche Interpretation von Marx, die vermutlich zurückzuführen ist auf die verkürzte Marx-Rezeption seines Freundes Friedrich Pollock. Pollock hatte über die Marx-Ideentheorie promoviert und man kann davon ausgehen, dass Pollock und Adorno auch sehr häufig über Geld diskutierten. Genauso wie auch Adorno und in der Emigration mit zwei anderen Ökonomen diskutierte, nämlich dem Adolf Lohre. Ja, das war mir der Horkan und Pollock, die über das Geld diskutiert haben. Das glaubt man nicht. Wenn man sich den Briefwechsel vornimmt. Wir wollen doch jetzt das Infiltrat des Anekdotischen schnell wieder eindämmen. Oder? Ja. naja, es schmückt schon nicht diese etwas trockene Problematik etwas aus. aber wie dem er sei, also nicht das... wie? Ja, natürlich deinen Lehrer. Deinen Lehrer. Ja, ich denke als nächster Fritz Neumark. Ich komme noch darauf noch zu sprechen. Hier in der Vorlesung, in der letzten Vorlesung, Einleitung in die Soziologie, berichtet er von einem Streit zwischen ihm und einem berühmten deutschen Ökonomen. Und aus dem Zusammenhang geht hervor, das war Fritz Neumark. Ich habe dir schon die Stelle gezeigt. Also da gibt es natürlich noch einen dritten Ökonom, der viel bedeutsamer geworden ist für Adorno, nämlich der Henrik Grossmann. Vermutlich hat Adorno die Vorlesung von Henrik Grossmann besucht, hier am Institut für Sozialforschung, denn er sprach immer von meinem Lehrer Grossmann, sehr emphatisch, von meinem Lehrer Grossmann, und zwar im Zusammenhang mit seiner positiven Darstellung, natürlich, also sehr fragmentarischen Darstellung, der Marxischen Überakkumulationstheorie. Und die Krise als Theorie der Überakkumulation stammt von Grossmann. Es geht also um das Problem des Zwangs zur erweiterten Reproduktion. Nicht? Das hat also immer wieder nichts denn. Heute sagt man Wachstumszwang. Nicht? Das ist im Großen und Ganzen dasselbe. Grossmann, das steht ja im Mittelpunkt nicht der Grossmannschen Krisentheorie. Und Adorno war offenkundig zutiefst beeindruckt, nicht von der Grossmannschen Krisentheorie. Selbst der negativen Dialektik geht er nochmal auf diese Dinge ein. Das Problem der Überakkumulation, dieses Stichwort finden Sie auch der negativen Dialektik, der Überproduktion, der Überakkumulation. Also sehr moderne, sehr aktuelle Themen. Grossmann war ein schlechter Methodologe. Auch das wurde von Adorno kritisiert. Er verfolgt in ganz mechanistischer Weise, wie jeder Ökonom, vertrat er also eine methodologische, eine sehr simple Modelltheorie. Und dem hielt der Adorno entgegen das, was er das Postulat einer immanenten Entwicklung der Kategorien nannte. Davon verstand der Grossmann gar nichts. Und Grossmann, er versagte auch wie jeder andere marxistische Interpret an dem Problem der Klärung des Verhältnisses von Wert und Gebrauchswert. Es soll sich um ein dialektisches Verhältnis handeln. Und Grossmann schreibt hier auch in einer kleinen Schrift, die gewiss der Adorno gelesen hat. Ich werde auch gleich sagen, warum. Dass niemals das Verhältnis von Wert und Gebrauchswert bei Marx geklärt worden sei. Hier auf Seite 24 dieser Broschüre, deren Titel ich gleich mitteilen werde, heißt es, worin der Gegensatz von Gebrauchswert und Wert in der Ware besteht und wieso er immer größere Dimensionen annimmt, wurde bisher nicht einmal als Problem behandelt. Leider kennt Grossmann selber auch keine Lösung. Er beschäftigt sich nur mit der quantitativen Dimension dieses Problems. Nicht einmal das Problem des dialektischen, der dialektischen Einheit oder des dialektischen Widerspruchs. Beide steht korrelativ zueinander. Er wird von ihm nicht diskutiert. Und neugierig, wie wir waren, Helmut Reichelt und ich, sind wir dann in die Sprechstunde von Horkheimer gegangen und wollten wissen, nicht, was ist denn eigentlich die Einheit des Widerspruchs von Wert und Gebrauchswert. Und Horkheimer konnte es uns nicht sagen. Am nächsten Tag, nicht, gingen wir dann, in der nächsten Woche sind wir dann zum Adorno gegangen. Und da ging es aber noch um ein anderes Problem, nämlich das Problem der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Die doppelte Bestimmung, die widersprüchliche Bestimmung des Begriffs der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Da geriet Adorno auch Überlegenheit. Und sagt, ja, Professor Horkheimer hat mir schon davon berichtet, nicht, dass Sie bei ihm waren. Und ich würde Ihnen empfehlen, setzen Sie sich doch mal mit dem Professor Pollock in Verbindung. Und wir wurden also bei Pollock angekündigt, nicht? Er empfing uns im Institut für Sozialforschung und in seinem Zimmer. Und da wurde nur diskutiert, nicht über Wert und Gebrauchswert. Da wusste er nichts zu sagen. sondern über produktive und unproduktive Arbeit. Kannst du dich noch erinnern? Und deswegen sage ich, das, was er hier fälschlicherweise, der Adorno, über produktive und unproduktive Arbeit erzählt, das stammt von Pollock. Da ist gar kein Zweifel. Und das sind regelrecht unsinnige Dinge, die hier stehen. Aber in gar keiner Weise ist das jetzt nur symptomatisch für das Verhältnis, für das Verständnis der Marxischen Texte durch Adorno. Es gibt noch etwas ganz anderes, wir kommen darauf zu sprechen. Es gibt wirklich genialen Intuitionen in die Durchsicht nicht direktlicher Bestimmung in der Werttheorie. Und das hat er allerdings eben nicht veröffentlicht, sondern das findet sich nur in diesen Notizen, so ein Gespräch mit Sohn Redl. Und da kommt der Adorno nicht zu der genialen Definition, nicht dass der Wert ist die Einheit des Vielen, der Sinn nicht verschiedener Dinge, der Gebrauchswerte. Eine verblüffende Definition. Wert nicht als Totalität der Gebrauchswerte. Wert nicht als Abstraktion und Totalität. Das sind Bestimmungen, die sich dann in den Marxischen Grundrissen finden. Die finden sich nicht im Kapital. Aus welchen Gründen auch immer er das nicht aufgenommen hat. Also wir würden vermuten, wenn Marx in der im Vorwort zum Kapital von der Popularisierung der Wertsubstanz spricht, dann handelt es sich genau um diese dialektische Bestimmung des Verhältnisses von Wert und Gebrauchswert, wobei eben der Wert nicht als Totalität der Gebrauchswerte verstanden wird, als Inbegriff der Gebrauchswerte, wie Marx sagt. Aber vermutlich könnte Adorno gar nicht die entsprechenden Stellen im Rohentwurf des Kapitals. Er hat ihn zwar ein paar Mal zitiert. Nun weiß ich nicht, ob es, ich habe keine Veranlassung daran zu zweifeln, nicht, der Alfred Schmidt mitteilt, die Zitate habe er geliefert, die der Adorno in der negativen Dialektik verwendet. Aber auch in Statik und Dynamik bezieht er sich, von 1960 bezieht er sich auf die Grundrisse der Adorno. Ich habe noch nachzutragen, den Titel dieser Broschüre von Grossmann, denn er verweist auf den Titel eines ganz wichtigen Aufsatzes von Adorno. Also die Grossmannsche Abhandlung ist als eine der letzten in der Zeitschrift für Sozialforschung erschienen, in New York 1941. Und sie trägt den Titel Marx, die klassische Nationalökonomie und das Problem der Dynamik. Und da sind erstmals in diesem Manuskript Teile des Rohentwurfs diskutiert worden von Grossmann. Und diese Teile des Rohentwurfs, die dürfte auf dem Wege über die Lektüre des Grossmannschen Textes eben auch Adorno bekannt gewesen sein. Und in diesen Teilen des Rohentwurfs geht es natürlich um die Marxische Ricardo-Kritik. Es handelt sich nämlich, weißt du, um das Mill-Manuskript. Das wurde damals schon während des Krieges veröffentlicht. Und in dem Mill-Manuskript setzt sich Marx nicht mit der Unfähigkeit der klassischen Ökonomie auseinander oder der Ökonomie überhaupt, Bewegung zu denken, Dynamik zu denken. Nicht das wirft er also Ricardo vor, nicht dass er immer nur in statischen Modellen denkt. Nicht, das sieht schon der junge Marx mit 25 Jahren. Woher kommt das natürlich? Von seinem Studium des dritten Kapitels der Phänologie des Geistes. Wo er Versuche unternimmt, nicht hier Bewegung als Bewegung zu denken. Und das nimmt der Marx natürlich aus diesem Kapitel auf. Und zum ersten Mal unter diesem Aspekt wird die Ökonomie diskutiert. Also das ahnt natürlich nur der Grossmann. Das vermerkt er, vermerkt er nicht zu schauen, also ist kein, hat sich nie mit Hegel beschäftigt, Grossmann. Und aber er hat sehr klaren Blick gehabt, nicht für die Dichotomien, für die Aporien, auch der neoklassischen Ökonomie, und setzt sich sehr umfassend auseinander mit der Selbstkritik der neoklassischen Ökonomie. Da gibt es natürlich auch verschiedene Verzweigungen. Nicht die sogenannte neoösterreichische Schule setzt sich auseinander mit der walrasianischen Schule. Und das ist ja eigentlich das Dauerthema Statik und Dynamik der Auseinandersetzung innerhalb der akademischen Ökonomie. Und jenes Thema, das vor allen Dingen auch den Schumpeter intensiv beschäftigt hat, Statik und Dynamik. Und diese Schrift dürfte Adorno inspiriert haben zu seinem Aufsatz Statik und Dynamik als soziologische Kategorie. Wohl eine der wichtigsten Abhandlungen Adornos. Da setzt er sich allerdings nicht mit ökonomischen Theorien auseinander, sondern zunächst einmal mit Comte, von dem diese Kategorien herkommen. Comte hat sie direkt natürlich aus der Physik entnommen und auf die Soziologie übertragen. Und John Stuart Mill wiederum, der Comte verehrte, hat sie dann auf die Ökonomie übertragen. Und in diesem Aufsatz, also über Statik und Dynamik, geht es darum, dass beide, Comte und Mill, nicht imstande sind, die Dialektik von Statik und Dynamik zu denken, dergestalt, dass statisch in sich selbst vermittelt ist durch Dynamik und umgekehrt. Dass beide aufeinander verweisen, als Pole einer dialektischen Einheit. Und da verweist Marx dann auch, Adorno dann auch entsprechende Auseinandersetzung des jungen Marx mit Proudhon, insbesondere allerdings in Bezug auf den Vorwurf, dass Proudhon Bewegung nicht denken könne, dass Proudhon Bewegung und Totalität nicht zu denken vermag, nämlich den Zirkel von Einzelnen und Ganzen. Das ist eigentlich ein Problem der Totalität, das bedauerlicherweise allerdings Adorno nicht in dieser Weise entfaltet hat. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Und da in diesem Zusammenhang hat dann der junge Marx, findet sich der schöne Satz des jungen Marx, den Adorno zitiert, unbeweglich ist nur die Abstraktion von der Bewegung. Unbeweglich, das heißt statische Konstruktionen sind nur Abstraktionen von der realen Bewegung, von der wirklichen Bewegung, die Marx denken will. Die Darstellung der wirklichen Bewegung, wie es im Vorwort heißt, ist die Aufgabe des Kapitals. Und eben 1844 in diesem Mill-Manuskript wird dies Ricardo vorgeworfen, dass er Bewegung zu denken vermag. Also eben die Bewegung, wie sie Hegel im dritten Kapitel der Phänomenologie des Geistes analysiert. Da gibt es den schönen Aufsatz von Gadamer, die verkehrte Welt, da finden Sie diese Reflexion also über die Bewegung aus Hermann Neudischer Perspektive, in einer sehr überzeugten Weise dargelegt. Das ist der Problemkomplex Statik und Dynamik. Neben dem Problemkomplex des Doppelcharakters, insbesondere des Kapitals, Schumpeter spricht vom Januskopf, sehr plastisch vom Januskopf des Kapitals, als ideell reelles, als Geldkapital und als realen Kapital. Und das große ungelöste Problem und wie ich meine, für die akademische Theorie auch unlösbare Problem ist natürlich das Verhältnis dieser beiden Momente des Kapitals, des Realen und des Nichtrealen, des Realen und des Monetären. Denn Das Verhältnis ist nicht als statisches zu denken, sondern als dynamisches. Und dieses Dynamische nicht findet sich in einem Begriff, der zunächst eben metaphorisch gebraucht wird, nämlich in dem Begriff der Metamorphose, der Verwandlung des Realkapitals in das monetäre Kapital. Mit diesem Problem der Verwandlung stellt sich natürlich eben die Frage, auch nach dem Verhältnis von Kapital einerseits zu Ware und Geld andererseits, der Gestalt, nicht dass das Kapital einerseits Ware und Geld voraussetzt, weil es eben aus Ware und Geld besteht, andererseits wiederum aber Ware und Geld Kapital voraussetzen. Jedenfalls die Ware so, wie sie im ersten Kapitel eingeführt wird, nämlich als Produkt des Kapitals. Nicht, also hier entsteht eine Zirkelbewegung, nicht, und die Auflösung dieser Zirkel, nicht, in denen sich sehr viele finden in der Ökonomie, man denke nur auch an das Verhältnis von Geld und Kredit, nicht, das wird immer wieder diskutiert, setzt der Kredit das Geld voraus oder umgekehrt das Geld den Kredit. Alles gänzlich ungelöste Fragen bis heute. Also in der heutigen Geldrätseldiskussion, initiiert von der Riese-Schule, geht es unter anderem also auch um diese alte, uralte Frage der Priorität des Geldes vor dem Kredit oder umgekehrt des Kredits vor dem Geld. Und sie wird also seit 140 Jahren diskutiert. Und mit Interesse habe ich vorgestern gelesen in einem modernen Lehrbuch, dass dieser Streit zwischen der Currency und der Banking-Theorie bis heute nicht gelöst ist. Also dass alle statistischen, ökonometrischen Untersuchungen versagen, dieses Problem des Verhältnisses von Geld und Kredit, von Geld und Ware zu lösen. Hier auf der Seite, also ich kann dieses Lehrbuch sehr empfehlen, es ist didaktisch vorzüglich aufgebaut, Hartwig Bartling, Franz Lucius, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, in 14. Auflage erschienen. Die Autoren sind Neoklassiker, sie orientieren sich an dem großen Lehrbuch von Neumann, ein mathematisch aufgebautes Lehrbuch, aber in Bezug auf die qualitativen Probleme. Die qualitative Fragestellungen sind auch bei Neumann nicht besser präzisiert als hier in diesem kleinen Lehrbuch. Und hier also auf der Seite 231, nicht, da findet sich der Satz, bis heute ist nicht eindeutig geklärt, ob, wie die Monetaristen behaupten, von der Geldmenge als Ursache das Preisniveau und das reale Sozialprodukt als Wirkung abhängen oder ob in erster Linie kausal genau umgekehrt die güterwirtschaftliche Aktivität als Ursache die Geldmenge und die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes als Wirkung bestimmt. Nicht um diese Frage, nicht die hat also den Marx intensiv beschäftigt. Und die ist in die Dogmengeschichte eingegangen als die Kontroverse zwischen der sogenannten Currency-Theorie und der Banking-Theorie des Geldes. Und Marx ist von dieser Kontroverse inspiriert worden, von dieser auf empirische Daten gestützten Kontroverse. Banking-Schule, nicht, die hatte umfassende empirische Untersuchungen vorgenommen, konjunkturtheoretische Untersuchungen vorgenommen über die Bewegung der Preise und die Bewegung der Preise im Verhältnis zum Geld. Der führende Mann war ein gewisser Tuck und Marx hat sehr spät von dieser Kontroverse in Kenntnis genommen. Erst im Zusammenhang der Grundrisse. Und vorher hat eine andere Position vertreten, nämlich eine quantitätstheoretische. Also so kann man das also auch den Gegensatz bezeichnen. Nicht? Die Quantitätstheoretiker behaupten, die Priorität des Geldes vor der Ware, nicht die Banking-Theoretiker, die umgekehrte Kausalität. Und dieses Problem ist für Marx ein Problem des Zirkels in der Bewegung von Ware und Geld als Momente des Kapitals. Das ist jetzt hier nun wesentlich. Und diese Problematik strukturiert den Aufbau schon des ersten Kapitels des Kapitals. Es geht nämlich um das Problem der Metamorphose von Ware und Geld. Ob jetzt nun das Geld als ein erstes zu begreifen ist, nicht, oder eben als ein sekundäres. Also das ist alles bereits schon zwischen 1820 und 1850 in der englischen Literatur intensiv diskutiert worden. Und es wird auch heute auch gelegentlich in den geldtheoretischen Lehrbüchern zugestanden, ja, eigentlich waren die damals weiter als heute. Denn sie verfügten über ein größeres, ja, würde ich schon sagen, begriffliches, kategoriales Instrumentarium. Während also die Formalisierung eigentlich eher zu einer Verflachung quantitativer Problemstellung geführt hat. Ich sehe schon, ich habe schon über eine Stunde überschritten und wir haben also nur einen sehr kleinen Teil des Programms, eigentlich nur die Hälfte, thematisiert, nicht, dass ich ursprünglich hier konzipiert hatte. Ja, vielen Dank, Herr Backhaus. Das war jetzt ein sehr abruptes Ende, das wollte ich nicht provozieren. Aber ich denke, dass daran auch zum Ausdruck kommt, dass Sie, das wollten Sie ja auch, hatten Sie angekündigt, eher eine seminarartige Veranstaltung anzuregen. Und wir haben ja ausführlich Zeit zur Diskussion, sodass Sie Gelegenheit haben, in der Diskussion, denke ich, noch vieles nachzutragen. Aber ich glaube auch, dass es ganz günstig ist, wenn wir jetzt mit der Diskussion beginnen. Sie haben das Problem, um das es geht, nochmal sehr geschärft. Und wenn ich das vielleicht zur Einleitung der Diskussion sagen darf, es ist ja immer diese Einsatzstelle in den Adornoschen Schriften, wo die Tauschverhältnisse gewissermaßen als eine intakte Theorie heraufbeschworen werden, aber nie ausgeführt werden. Und das wüsste man doch eben auch heute noch etwas genauer. Und ich denke, Sie haben uns eine ganze Reihe von Instrumenten an die Hand gegeben, diese Diskussion zu führen. Ja, ich bitte um Wortmeldung. Nein, nein, das denke ich, ist es noch so früh am Tage, dass... ja, alles klar. Ja. Also wenn es keine Wortmeldung gibt, dann würde ich... Hallo, Herr Jäger, bitte. Ich glaube, Sie können das. Das Mikrofon funktioniert auch, glaube ich, auch. Ja? Sonst müssten Sie das ja machen. Ich würde direkt an Ihre Frage, Herr Oevermann, anschließen. Man hat ja manchmal bei Adorno den Eindruck, als würden soziale Obligationen, die auf Gegenseitigkeit beruhen, und der ökonomische Tausch unmittelbar in eins gesetzt. Oder jedenfalls kommen die sehr nah aneinander. Und da liegt ja wohl ein Problem, das der Leser spürt. Vielleicht könnte Herr Backhaus dazu mal was sagen. Ja, also ich würde sagen, wenn ich Sie richtig recht verstanden habe, dass dieses Problem aus der Sicht Adornos natürlich auch unter dem Aspekt des Fetischismus zu diskutieren ist. Denn die Interpretation des Subjekt-Objekt-Verhältnisses, ich bin nicht dazu gekommen, hier das jetzt hier zu erläutern, die Lösung der Dichotomie von Subjekt-Objekt ist ja unter dem Aspekt Adornos dies, dass das ökonomische Objekt eigentlich ein ökonomisches Subjekt-Objekt ist. Das ökonomische Objekt als Schein als gegenständlicher Schein, wie das Adorno im Anschluss an Marx bestimmt. Ja, und inwiefern, wie kommt dieser Objektcharakter zustande? In der Weise, dass das Subjekt als Subjekt, Subjekt, im Sinne eben der Dreistrahligkeit, dessen, was Liebhoff diese semantische Relation nennt, parallel zu dieser semantischen Relation, existiert nicht das Subjekt als Isoliertes, sondern als Subjekt, Subjekt. Und für Marx und für Adorno stellt sich diese Subjekt-Subjekt-Relation als ein Verhältnis zwischen der Einzelarbeit und der Gesamtarbeit dar. Und dieses, ja, wenn man so will, intersubjektive Verhältnis nicht der Menschen zueinander, dieses Verhältnis als ein Drittes, nicht zwischen den Menschen, vergegenständigt sich als ein Verhältnis von Dingen. Nicht? Also das ist allerdings die Marx-Adornoische Lösung des Subjekt-Objekt-Dualismus, dass also die Objektivität als negative, als kritische, wie Adorno sagt, ein Resultat ist, nicht der Verkehrung, nicht dieser menschlichen Verhältnisse. Und jetzt taucht natürlich eben die Frage auf, wie ist jetzt, daran schließe ich die Frage an, wie ist also jetzt nun dieses ökonomische Verhältnis, nicht, das sich, wie Marx und Adorno sich metaphorisch ausdrücken, hinter den Rücken der Individuen vollzieht, oder wie Adorno sagt, durch die Köpfe hindurch und über die Köpfe hinweg. Wie stellt sich jetzt dieses Verhältnis nun dar im Bewusstsein der handelnden Individuen? Und die Behauptung ist die, das bewusste Verhältnis ist eine verkehrte Darstellung des wirklichen Verhältnisses. Und dieses wirkliche Verhältnis, nicht das aber eben, sich durch die Köpfe hindurch und über die Köpfe hinweg vollzieht, dieses wirkliche Verhältnis stellt sich in verkehrter Form dar, in den Köpfen der Individuen. Und das allein vermag das Verhältnis von Basis und Überbau zu bestimmen. Nicht die Überbaubeziehungen sind, wie Marx in der hegelischen Tradition sagt, Willensverhältnisse. Während diese Willensverhältnisse unmittelbar durch die Produktion, in verkehrter Form durch die Produktionsverhältnisse bestimmt sind. Also, der Begriff des Produktionsverhältnisses ist zu begreifen als Verhältnis von Einzelnen und Ganzen. Das ist das Produktionsverhältnis, das Verhältnis des Einzelnen zur Gesamtarbeit, das Verhältnis des Einzelnen Kapitalisten zum Gesamtkapitalisten. Also es ist immer das Produktionsverhältnis ein dialektisch strukturiertes, nicht das aber in seiner inneren Struktur nicht durchschaubar ist, sondern sich verkehrt darstellt. Und es ist diese Verkehrung, die also jetzt nun das Verhältnis von Basis und Überbau und damit eben auch das Verhältnis von Produktionsverhältnis und Willensverhältnissen determiniert. Also insofern ist es nicht unmittelbar identisch und kann es auch nicht identisch sein. Nicht das Verhältnis der Menschen zueinander, nicht im kommunikativen Bereich, das sind Verhältnisse des Überbaus. Aber dieses Verhältnis von Basis und Überbau ist natürlich eben nicht mechanistisch interpretierbar, sondern nur nicht also auf der Basis, nicht in der Kategorie der Verkehrung, des notwendigen Scheins, der Ideologie nicht eben als notwendigen Schein. Ob das jetzt nun ausreicht, und diese Frage ist legitimerweise nicht eben an Marx, an Adorno zu stellen, und ich glaube auch gar nicht, dass er es der Meinung war, es lässt sich nicht allein darauf reduzieren. Nicht, also die Sprache lässt sich nicht unmittelbar auf Ökonomisches reduzieren. Nicht, das würde nicht einmal Marx sagen. Aber die Sprache enthält ja in sich selbst dialektische Strukturen. Jedenfalls in der Sicht von Liebrux. Das Verhältnis von Sprache und Geld wäre zu diskutieren. Ich glaube, das ist ebenfalls in, wenn ich richtig verstanden habe, ein Teil dieser von Ihnen angesprochenen Problematik. Ja, es gibt zwei weitere Wortmeldungen. Ich möchte gleich vorweg ankündigen, dass ich als Moderator auch zwei Fragen habe, die ich gerne bei dieser Gelegenheit diskutieren wissen möchte. Ich möchte das nur schon vorweg ankündigen, dass ich die irgendwann mir erlaube unterzubringen. Sie hatten sich zuerst gemeldet? Ja. Ja, ich glaube. Hans, geht das so akustisch? Ja? Hans, du hast früher gelegentlich an die sehr pointierten marxischen Gedanken, dass es sich also bei allen Kategorien der akademischen Wirtschaftswissenschaft und der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft um ein ganzes verrückter Formen handele. Mich interessiert das unter einem ganz spezifischen, aber ich meine generell könnte das ja nochmal von Interesse sein, dass aufzuwerfen, inwiefern Sie verrückt sind, verrückt ja in dem Doppelsinne, dass Sie einerseits wirklich irrational sind und andererseits noch etwas verschoben haben, was an anderer Stelle stehen sollte. Mich interessiert es nun unter einer ganz spezifischen Sicht, und du weißt, was mein eigentliches Forschungsinteresse ist, nämlich, dass also damit zusammenhängt ja auch diese spezifische Dynamik, die aus dieser Verselbstständigung, von der du eben auch gesprochen hast, Verselbstständigung des Wertes, die uns heute ja sozusagen erschlägt in Gestalt von einer Krisen, ein Krisenmanagement, das eben nur sozusagen dieser falschen Dynamik gerecht wird und dabei sozusagen die Gebrauchswertcharakter der Produktion einfach unter die Räder bringt. Ich will es noch an anderer Stelle finden, dasselbe Problem, dass wir, ich habe es immer sehr populär in der Veranstaltung so erklärt, in allen Vorworten oder Einleitungen von akademischen wirtschaftswissenschaftlichen Einführungen in die Wirtschaftswissenschaft, Volkswirtschaftslehre, aber auch Betriebswirtschaftslehre, steht immer drin, gewirtschaftet wird um der Bedarfsdeckung willen, der Bedürfnisbefriedigung, findet man immer vorne. Und sobald Sie in den Hauptteil kommen, sagen Sie immer, nein, die Wirtschaft ist also der Gewinnmaximierungsstrategie. Das ist ja auch so etwas, was das Problem ist. Ich will es unter einen dritten Gesichtspunkt. Ich habe neulich die Materialien eines großen Kongresses von Wirtschaftshistorikern bekommen in Berlin. Die haben sich mit der Frage beschäftigt, hat es eigentlich mit dem Homo Ökonomicus auf sich, der ja nun also neu in der Theoriegeschichte der Wirtschaftswissenschaft ist dann aufgetaucht ist, die endgültige Ablösung vom Zoon Politikon von der aristotelischen Tradition. Das Interessante ist nun, dass sie alle feststellen, aufgrund historischer Materialien, empirischer Studien und so weiter, eigentlich gibt es den Homo Ökonomicus überhaupt nicht als eine idealtypische Figur, die wirklich handelt. Und andererseits gibt es ihn doch. Das heißt also, die wirklichen Motive der Handelnden, etwa des Top-Managements, sind vielfältig. Eitelkeit, Ehrgeiz, reiche Frauen, denen sie imponieren, alles mögliche. Sehr amüsant zu lesen. Und andererseits gibt es ihn ja doch, also als, ich würde sagen, als Systemimperativ. Das wäre für mich auch eine interessante Frage, ob du darauf eingehen könntest. Ja, also das Problem der Verrücktheit von ökonomischen Kategorien. Ein Hegelscher Terminus natürlich. Auch Hegel hat schon sich über diese doppelsinnige Begriffsinhalt von Verrücktheit ausgelassen. Nicht, dass also verrückt auf der einen Seite also etwas bedeutet, was sich in den Köpfen abspielt und auf der anderen Seite einen objektiven Prozess bezeichnet. Nicht, dass nämlich beispielsweise eben die Glieder einer Reihe verrückt werden. Nicht, die Stühle werden verrückt. Sie werden also aus einer inneren Struktur nach außen versetzt. Deswegen spricht Marx auch von Verrückung, von Transposition. Und er bezeichnet also jetzt nun die ökonomischen Kategorien nicht allesamt als verrückte Formen. In der doppelsinnigen Bedeutung, nicht, dass diese Verrücktheit, man kann eben sagen, die Irrationalität des ökonomischen Denkens bestimmt. Nicht, das ist ja eine wichtige These, nicht, im Denken Adornos, nicht, diese Einheit von Rationalität und Irrationalität, nicht, und Adorno spricht davon, es käme darauf an, die Irrationalität abzuleiten, nicht, und das ist auch das Problem der Deutung, würde ich sagen, nicht, also, wenn man so will, eine objektive Hermeneutik, nicht, die unter anderem also auch die Ableitung der Verselbstständigung der Kategorien und der Verrücktheit. Adorno spricht auch eben von der Ableitung der Verselbstständigung. Und du hast genau eben dieses Problem der Verselbstständigung angesprochen. Nicht? Und dieses Problem der Verselbstständigung hat natürlich eine kategoriale Seite und die wird also nun thematisiert, weniger in Kapital als in den Grundrissen. Nicht nur also die Verselbstständigung des Wertes das eigentliche Thema ist, der dialektischen Darstellung. Der dialektischen Darstellung der Kategorien. Nicht, dass wir es also auf der Stufe nicht der einfachen Zirkulation mit einer einfachen Verselbstständigung zu tun haben, des Wertes, während in der Zirkulation des Kapitals, in der sich die einfache Zirkulation, die statische Zirkulation aufhebt, in der Dynamik nicht der Kapitalzirkulation, schließlich eben der verselbstständigte Wert, den Gebrauchswert determiniert. Und dies liegt natürlich links der Marx'schen These der Produktion und der Produktion werden zugrunde, die Adorno aufgegriffen hat. Nicht? Das nennt er das Wesensgesetz des Kapitalismus. Die Verselbstständigung des Wertes, die Produktion um ihre Produktion willen, nicht das also einfache Reproduktion nicht nur als Moment der erweiterten Reproduktion wirklich ist. Also das ist ein, das bezeichnet er als Strukturgesetz des Kapitalismus, übrigens zurückzuführen nicht auf die Grossmannsche Krisentheorie, die Theorie der Überakkumulation. Ja, und nochmals dieses Problem der Verrücktheit der Kategorien, nicht, dass sie subjektiv und objektiv zugleich sind, auch so kann man es definieren, hat die akademische Ökonomie daran gehindert, den Begriff der Kategorie auszuarbeiten. Und das ist auch einer der Gründe, nicht, weshalb dann wiederum auch die Philosophie nicht imstande war, das Verhältnis von ökonomischer und philosophischer Kategorie zu thematisieren, dass also in dem Gespräch zwischen Sohn Redl und Adorno den eigentlichen Gegenstand ihrer Diskussion bildet. Also die Verrücktheit, nicht, würde ich sagen, nicht dieser Subjekt-Objekt-Charakter, nicht der Kategorien, ist der Grund, nicht warum der Begriff der Kategorie im Unterschied zu den formallogisch strukturierten Begriffen, im Unterschied zu den Vorstellungen, und Adorno spricht das alles in diesen Sohn Redl, in der Sohn-Redl-Diskussion an. Was macht das Wesen der Kategorie aus? Diese Hilflosigkeit der Kategorie, dem Begriff der Kategorie gegenüber, dass sie einmal Gedankenform ist und dann wiederum auch Daseinsform. Dieser Doppelcharakter, dieser subjektiv-objektive Doppelcharakter der Kategorie. Die vermag also eben die analytisch orientierte, wenn man will, reflexionsphilosophisch orientierte Methodologie und Ökonomie nicht zu thematisieren. Deswegen hier beispielsweise die hilflosen Bemerkungen von Hans Albert zum Problem der Kategorie. Also es ist nicht nur die Linkspositivistin John Robinson, die herrschende Ökonomie als Ideologie, die herrschende Theorie als Ideologie kritisiert. Und zwar unter dem Aspekt eines positivistischen Ideologiebegriffs, sondern auch der Hans Albert. Hans Albert hat also seine Kritik der akademischen Ökonomie, der neoklassischen Ökonomie, verschärft. Das berühmte Buch von Hans Albert, Marktsoziologie und Entscheidungslogik, ist vor einigen Jahren in neuer Auflage erschienen. Und Ihnen allen ist bekannt, nicht also der Begriff des Modellplatonismus, den der Hans Albert ausgearbeitet hat. Das war also ein sehr wirksames Mittel, die Ökonomie herauszufordern. Die Kritik nicht der Modelltheorie, nicht der neoklassischen Ökonomie. Und er hat das also verschärft. Damals hatte er als Untertitel gewählt, ökonomische Probleme in soziologischer Perspektive. Ich hatte das noch irgendwie noch in Erinnerung, als ich das die Neuauflage kaufte und plötzlich fiel mir auf, ach, der hat ja den Untertitel gewechselt. Jetzt heißt es, zur Kritik der reinen Ökonomie. Also zur Kritik nicht der neoklassischen Ökonomie. Und er sieht jetzt also 40 Jahre später, sieht er nicht die Wirtschaftswissenschaft in einer hoffnungslosen Sackgasse. Ja, er spricht von einer Degeneration der Probleme. Aber es wäre mal interessant, nicht, wie jetzt nun die Ökonomen auf diese Kritik reagieren, also auch sehr hilflos. Aber eben, Albert hat eben auch seine eigenen Probleme. Und jetzt kommt er nun dazu, erneut das Thema Kapitalismus zu thematisieren. Hier in einem beigefügten neuen Aufsatz. Und da geht es auch um den Begriff der Kategorie. Und er nähert sich dann also nicht dem Begriff des Doppelcharakters der Kategorie, und spricht dann ähnlich im Grunde genommen wie Marx von einer Gebrauchswertkomponente und einer Machtkomponente der Ware. Eine ganz merkwürdige Sache. Und er nennt das Wertkomponente, aber das ist der subjektive Wert, also ist, gemeint ist die Gebrauchswertkomponente. Und die Machtkomponente nicht, die überwältigt die Gebrauchswertkomponente. Also auch da hier bei Hans Albert. Natürlich ist die Begriffsapparatur eine völlig andere. Er orientiert sich am methodologischen Individualismus, am Benson Forschungsprogramm, wie er das nennt. Aber er gerät damit mit seiner eigenen Ausgangsposition in Widerspruch, wenn er also dieses brisante Thema des Doppelcharakters der Ware aufwirft und weiterhin eben das Problem der Kategorie als historischer Kategorie. Das ist erstaunlich, nicht? Dass er jetzt den Kapitalismus in historischer Perspektive unter Entwicklungsgesetzen thematisieren will. Das nochmal hier zum Thema der Verselbstständigung des Werts gegenüber dem Gebrauchswert und seiner Bewegung. Vielleicht könnten wir die Beiträge ein bisschen kürzer fassen, auch wenn wir plenty of time haben und üppig, läuft sie uns doch allmählich aus. Jetzt habe ich zwei weitere Wortmeldungen, Herr von Geldern und dann Sie. Ja. Funktioniert. Herr Backhaus, ich versuche es kurz zu sagen. Also wir wissen, dass wenn wir die Schriften von Adorno, von Horkheimer durchschauen, ganz besonders in der negative Dialektik, in der Dialektik der Aufklärung, dass eben diese detaillierte Analyse der Marxischen Warenform sich dort nicht findet. In der negative Dialektik, an der Stelle, wo man diese Dialektik von Objektivität und Subjektivität erwarten würde, das ist also das letzte Teil, also die, die Reflexion über die Metaphysik, steht an Stelle der Objektivität das Wörtchen Auschwitz. Das heißt Auschwitz, ja, also Auschwitz. Sie haben davon gehört. Also als stellvertretend eher doch für eine Auffassung von der Weltgeschichte, die eine katastrophale Richtung angenommen hat, eine katastrophalere Ausgang genommen hat, als vielleicht die Generation von Marxisten in dem Interbellum. Bei Horkheimer was Ähnliches. Sie haben Grossmann erwähnt. Sie haben ja auch der Briefwechsel gelesen, die jetzt in den gesammelten Schriften zu lesen sind. Da war eine sehr scharfe Kritik an Grossmann in der New Yorker Zeit. Und ich habe das immer mehr so verstanden, oder ich habe das in dem Wörtchen Ökonomismus immer für mich selber zusammengefasst, in diesem pejorativen Sinne vielleicht, dass sowohl Horkheimer wie Adorno ab dieser Zeit in Amerika sich dann doch oder zu der Schlussfolgerung gekommen sind, dass eine Weiterführung und Durchführung der Dialektik so in Marx, dass diese Durchführung eigentlich nicht mehr auf Basis einer ökonomischen Analyse stattfinden würde. Und meine, wir werden mit viel Interesse heute Nachmittag die psychoanalytische Aspekt in Adorno wohl diskutieren. Und wir wissen ja, dass also anstatt eben dieser Wertanalyse dann doch einerseits die Psychoanalyse getreten ist und andererseits eine Art von Blick auf die Weltgeschichte, die so breit gefasst wird, dass eine Ökonomist oder eine ökonomische Analyse, wie Sie das gewissermaßen auch vertreten, gar nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, die Diskussion über die Dialektik geht gewissermaßen über diese ökonomistische Phase hinaus, die Sie sozusagen vertreten. Möchten Sie dazu was sagen? Also, Sie können sich natürlich mit Recht auf eine Reihe von Äußerungen beispielsweise in dem späten Aufsatz Industriegesellschaft und Kapitalismus beziehen. Ich würde sagen, das ist für Adorno ungeklärt. Er sagt ja, also es ist schon wahr, die Dinge sind so undurchsichtig geworden, nicht, dass wir also unter analytischen Aspekt nicht mehr zu klaren Aussagen kommen können. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist doch eine Tatsache, wir sind doch ermuntert worden von ihm, uns damit zu beschäftigen. Beispielsweise Reichelt und ich. Wir haben das doch oft genug gehört in den Seminaren. Es kommt hier auf die Auseinandersetzung an zwischen subjektiver und objektiver Werttheorie. Nicht der dem Dualismus von subjektiver und objektiver Werttheorie korrespondiert nicht der Dualismus von Gesellschaftstheorie und subjektiver Soziologie. Sprich auch Systemtheorie, nicht, die in diesem Sinne also auch der subjektiven Soziologie zugerechnet werden würde. Also, ich habe selbst ein Referat gehalten im Hauptseminar von Adorno, eben diesen über diese Aufsatz Dialektik der Wertform. Das ist dann später aufgenommen worden von Kral, wird es im philosophischen Hauptseminar sehr intensiv diskutiert. Ich habe vorher darüber auch mit Karl-Heinz Haag diskutiert, über das Verhältnis dieser Dialektik der Wertformen, nicht, zum Wertbegriff und zur dialektischen Logik. Also, das kommt doch alles nicht von ungefähr. Das kann doch für den Adorno nicht irgendetwas Beiläufiges gewesen sein. Weiterhin denkt sie doch nur an die Notizen des späten Horkheimer, wo er immer wieder nicht die Wichtigkeit nicht der Ökonomieanalyse hervorhebt. Noch ein anderer Hinweis, also mir sagt Alfred Schmidt, dass Adorno ihn vorgeschlagen hätte, über die Grundrisse sich zu habilitieren. Also ein äußerst lebhaftes Interesse an der Dialektik der Grundrisse. Also verstehen Sie, das widerspricht völlig nicht dieser Habermas-Deutung, die Sie hier vortragen, des Verhältnisses von Ökonomie und Soziologie. Nicht also, Wir gehen dann wirklich die Wege auseinander. Sehen Sie, wir haben erfahren bei Adorno im Hörsaal, die 1000 Seiten Parsons können Sie sich sparen. Machen Sie soziale Beobachtung. Wortwörtlich. Und dann ging ich zu Herrn Habermas in seine Vorlesung Logik der Sozialwissenschaft und hörte ich genau das Gegenteil. Da auf einmal verschwand in der Logik von Habermas die Makroökonomie. Die wird auch nicht erwähnt. Nicht die wichtigste sozialwissenschaftliche Disziplin. Die Makroökonomie vergisst Habermas in seiner Logik der Sozialforschung. Der Sozialwissenschaft. Also ich meine, das ist doch in diesem Zusammenhang zu diskutieren, wie Habermas aus der Dialektik der Aufklärung dann zu subjektivistischen Bestimmungen gelangt, nicht während der später Horkheimer immer wieder betont in den Briefen, was Habermas sehr, sehr unangenehm war, als sie veröffentlicht wurden, immer wieder betont nicht die Notwendigkeit der ökonomischen Analyse. Als ich dann später meine Diplomarbeit schrieb und die wesentlich hier auf, an diesen Aufsatz orientiert ist, den ich vorher bei Adorno vorgetragen hatte, Helmut Reich hat auch noch einiges hier beizutragen in dieser Richtung, war er irritiert über diese Gestalt eben der dialektischen Interpretation. Und er sagte seinem Mitarbeiter, dem Ernst Theodor Mohl, das muss noch diskutiert werden, wenn ich aus den Ferien zurückkomme. Er unterschrieb nicht das Gutachten und er kam nicht aus den Ferien zurück, das war 69. Und dann sagte er zu Ernst Theodor Mohl, der hat es sofort stenografisch notiert, bedenken Sie, worum es geht. Es geht um die heiligsten Güter der kritischen Theorie. Wo hat sie stattgefunden? Also die Ökonomen haben sich nie mit Adorno auseinandergesetzt. Nicht einmal die Methodologen. Warum der Positivismusstreit auf ein völlig falsches Gleis geraten ist, das ist ein Thema für sich. Interessant, wie beispielsweise Hans Albert 40 Jahre später aus dem Rückblick nicht diesen Streit diskutiert. Da sieht er die Frankfurter Position nur noch unter geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Perspektiven. Wir wissen, wem wir das zu verdanken haben, diese Wendung des Positivismusstreits. Die eigentlichen Themen, die Adorno in seiner Einleitung diskutiert hat, Widerspruch, Wesen der Erscheinung, Totalität, Deutung, er sagte, das ist neu zu diskutieren, so schließt er den Abschnitt ab, Einleitung der Positivismusstreit. Da ist die Diskussion fortzusetzen. Sie fand nicht statt. Sie ist abgebrochen worden. Also ich sehe keine Diskussion zwischen Ökonomen und Philosophen. Globalisierung. Ja. Sie sprechen natürlich in der Tat den bunten Punkt an. Dienst der ökonomischen Analyse, Dienst der Gegenwart. Ich würde schon sagen, es gibt keine geldpolitische Analyse der Globalisierung. Es gibt keine Geldtheorie. Ich meine, das ist nicht meine These, nein. Aber das ist gegenwärtig Inhalt des großen Streits unter Geldtheoretikern. Des Streits nicht um die These des Hajo Riese, nicht die Ökonomen schreiben dicke Bücher, die Geldtheoretiker schreiben dicke Bücher über Geld und wissen nicht, was Geld ist. Darüber hat er diskutiert vor 2 Jahren mit 20 Ökonomen mit 20 Geldtheoretikern, sie kommen zu keinem Resultat. Nicht? Und man hat festgestellt, nun ja, das sind im Grunde genommen, gibt es in der Ökonomie nichts Neues. Nicht? Selbst der Neoklassiker, nicht der Neumann, ich habe den Namen entfallen, der zitiert den berühmten schwedischen Ökonom Ackermann. Es gibt in der Ökonomie nichts Neues. Nicht die Formalisierung ist eine Seifenblase, nicht die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Die qualitativen Probleme, gerade der Geldtheorie, sind völlig in den Hintergrund getreten. Nicht, also wenn man aber nicht weiß, was Geld ist, ja, da gibt es auch keine monetäre Steuerung von globalen Prozessen. Also wir tappen alle dunkel, würde ich sagen, was die gegenwärtige Entwicklung angeht. Es gibt keine Konjunkturtheorie. Es gibt keine allgemein anerkannte Konjunkturtheorie. Ich bin schon der Meinung, also wenn die Ökonomen, ein Teil der Ökonomen behauptet, so geht's und so geht's nicht, sie sind nicht imstande, ihre Glaubenssätze nicht aus Theoretischen zu entwickeln. Wenn ich darf, würde ich jetzt gerne eine meiner Fragen an der Stelle anbringen. Also thematisch, und zwar zum Problem der Realabstraktion. Also mir scheint, wichtig ist ja, dabei zu klären, wenn man von der Realabstraktion spricht, wovon wird abstrahiert. Und da scheint mir etwas in der Klärung und in den Voraussetzungen im Argen zu liegen. Ich will das von einer Seite mich dem nähern. Also Sie haben angesprochen an einer Stelle das Verhältnis von Geld und Sprache. Man könnte nämlich sozusagen der Abstraktheit des Geldes eine ganz andere Abstraktheit hinzufügen, die meines Erachtens in der Frankfurter Tradition nie thematisch war. Und darin sehe ich ein großes Problem. Nämlich die durch Sprache, das können wir erst wissen seit Chomsky genauer, die durch die generativen Regeln der Sprache erzeugten Bedeutungsstrukturen haben objektiven Charakter. Die waren zu Adornos Zeiten, wurden sie immer nur unter dem Gesichtspunkt mentaler Repräsentation, also als subjektiv gemeinter Sinn, thematisiert. Und man kann das sich veranschaulichen in dem einfachen Gegensatz. Sinn wird subjektiv gemeint, aber objektiv gesagt. Und Sie, wenn Sie die alte philosophische Unterscheidung von Meinen und Sagen nehmen, Sie können das nie umdrehen. Sie können nicht Sinn objektiv meinen und subjektiv sagen. Das ist inkommensurabel. Es geht nur die andere Relation. Und die durch sprachliche Regeln erzeugten Gebilde brechen zum ersten Mal nachvollziehbar und für die Geld, ich entnehme Ihren Ausführungen, dass das für Geld sozusagen so radikal nicht ausgedrückt worden ist bisher, durchbrechen die alte Definition dessen, was empirisch ist. Also wenn Sie daran denken, an die Jungsche Definition der Empirie, die für Max Weber auf eine verhängnisvolle Weise noch galt, weil er wie selbstverständlich naturwüchsig unterschied empirische Zusammenhänge und Sinnzusammenhänge. Eine Redeweise, die ja präsupponiert, dass Sinnzusammenhänge nicht empirisch sind. Das hat er hellsichtig gesehen. Das ist vollkommen richtig. In die Jungsche Definition von Empirie, nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, passt sie nicht hinein. Ja? Denn objektive Bedeutungsstrukturen lassen sich nicht wahrnehmen. Sie können sie nicht sehen, sie können sie nicht hören, sie können sie nicht riechen, schmecken, fühlen. Sie sind abstrakt und trotzdem empirisch. Sie lassen sich nämlich durch methodische Regeln rekonstruieren. Nur muss man eine andere Hermeneutik einsetzen als die des Nachvollziehens. Ja? So, wenn Sie davon ausgehen, dann, und das darf ich vielleicht gerade ganz kurz noch anführen, dann geraten Sie sozusagen, und das ist diese Objektivität von Bedeutung ist nie systematisch in der Frankfurter Schule diskutiert worden. Und ich darf das vielleicht sagen, also ich habe das am eigenen Leibe natürlich erfahren, dass sozusagen alles, was ich an objektiver Hermeneutik und damit arbeite, bezogen auf Gegenstände konkret, seit nunmehr etwa 35 Jahren vom Institut für Sozialforschung immer als Unsinn abgewiesen worden ist. Ja, nie zur Kenntnis genommen worden ist. Ja. Bis heute im Übrigen. Ja. Also das kann ich, das ist einfach ein Tatbestand, ja. Den man vielleicht für sich auch nochmal aufklären muss, warum das eigentlich so ist, was systematisch dahinter steckt. Ja. Weil es ist mir immer so vorgekommen, als ob man sozusagen den Verdacht, Sinn sei automatisch etwas, was man dem Idealismus zuzurechnen sei und sich sozusagen materialistisch nicht interpretieren kann, als ob man sozusagen diesen Verdacht nicht aufgeben darf, ja, weil sonst ein Weltbild zusammenbricht. Diese Prämisse hat natürlich Folgen. Folgen zum Beispiel für einen Sozialitätsbegriff. Und ich glaube, dass damit zusammenhängt, dass der Unterschied zwischen etwas austauschen und sich austauschen auch nie systematisch genug diskutiert worden ist. Also die ganze, alles das, was von Marcel Mauss Gabe und dann in den weiteren Lévi-Strauss'schen Strukturalismus ausgegangen ist, ist nicht systematisch rezipiert worden an den Stellen. Ich möchte das, damit wir, und da ist meine Frage an Sie, an einer einfachen Stelle mit einem einfachen Beispiel versuchen zu veranschaulichen, das Grundproblem, was ich darin sehe. Also, ich mache das den Studenten mit diesem einfachen Beispiel klar. Wenn Sie zwei Leute A und B haben irgendwo bei Aldi ein Sonderangebot Socken gesehen, nicht wahr, und wollen sich das wechselseitig. Nicht wahr? Also Gebrauchswert indifferent. Und dann würde der eine sagen, wenn Sie sich das unter den Gabentisch gelegt haben, zu diesem Vorgang, na, das hätten wir uns auch schenken können. Ja? Nicht wahr? Dann wäre das Blasphemie und es würde sozusagen die objektive Sakralität des Schenkens als einem Akt des Sich-Austauschens, ja? Und im Wort Präsent für Geschenk kommt zum Ausdruck, dass man als ganzer Mensch anwesend ist, ja, würde man diese Sakralität zerstört haben. Ja. Es würde nämlich in dem Ausdruck, das können wir uns schenken, ist nämlich interessant, dass man das als, hätten wir uns schenken können, als Metapher verwenden kann für etwas, es wäre nutzlos gewesen, gemessen an der, Ökonomie des etwas Tauschens auf der notwendigen Basis von Gebrauchswertdifferenz. Ja. So, wenn man diese dann ist eben jetzt die Grundfrage ist, von welcher Realabstraktion spricht man? Von der Realabstraktion, von einer Abstraktion, die vom Sich-Austauschen ausgeht, einem ganz anderen Sozialitätsbegriff zugrunde gelegt wird, oder von dem Etwas-Austauschen? Wovon ist das? Ich behaupte, das Gesellschaftliche schlechthin ist eine Realabstraktion von Gemeinschaft, von Sozialität. Das Wort Vergemeinschaftung ist in der Frankfurter Schule genauso tabu wie in der Systemtheorie. Und man könnte gewissermaßen sich ein Bild machen, eine Pyramide oder ein Kegel auf den Kopf gestellt, der sozusagen im Sinne einer sich erweiternden Realabstraktion vom Gemeinschaftlichen ausgeht oder von Sozialität im Sinne von Vergemeinschaftung ausgeht. Da sitzt die Systemtheorie und die Marxische Theorie oder die Marxianer, sagen wir mal, die stehen oben und schauen sich von der Stufe der Realabstraktion, schauen die nach unten und dann ist gewissermaßen der konstitutive Boden der Vergemeinschaftung erscheint nur noch sozusagen an der alteuropäischen Peripherie, um mit Luhmann zu sprechen. Ja? Also in solchen vergangenen und verstaubten Vorgängen wie sich austauschen. Wohingegen, wenn man wie ein Strukturalist oder ein Pragmatist auf der gleichen Höhe des Bodens steht, sich also daneben stellt, sich distanzierter verhält dazu, dann sieht man immer noch, dass die Peripherie das Fundierende ist. Also das, ich will sozusagen nur ein einfaches Bild dafür gebrauchen. Und mit einer Bemerkung, der Globalisierungsbegriff ist meines Erachtens als analytischer Begriff untauglich, das würde mich nicht, weil eben nicht differenziert wird, ob Globalisierung als Vergesellschaftung gemeint ist. Das ist ein Vorgang, der schon seit Beginn der Menschheit im Gange ist und sich exponentiell sozusagen beschleunigend verhält und sich stark beschleunigt hat. Oder ob man Globalisierung im Sinne von Vergemeinschaftung meint. Und da ist das Problem, dass sie viel zu wenig stattgefunden hat. Dass sie sozusagen ein Mangel, die Schere der Globalisierung von Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung geht immer weiter auseinander. Und das ist das eigentliche Problem. Es ist nicht ein Globalisierungsproblem an sich, sondern ein Auseinandertreten der zwei ganz verschiedenen Globalisierungsformen. Das ist das eigentliche Problem, was sozusagen sozusagen sich erweiternde Gerechtigkeitsfolgen hat, die nicht mehr in einer Konsensgemeinschaft gelöst werden können. Ja? Aber dazu könnte man noch viele sagen, oder? Sie sprechen das Forschungsprogramm Adorno an. Systematische enzyklopädische Analyse der Tauschabstraktion notwendig. Und das enthält natürlich zahllose Aspekte. Zweifellos den Aspekt der objektiven Bedeutung. Und zwar ein zurzeit sehr umstrittenes Thema innerhalb der Ökonomie im Kontext der sogenannten Was-ist-Fragen. Da wird also jetzt von einem analytisch gewitzten Ökonom anderen Ökonomen vorgeworfen, nicht, dass sie nur noch essentialistisch diskutieren, nicht, dass sie also eben die Fragen stellen, was ist Geld, nicht, eine unzulässige Fragestellung angeblich. Natürlich hätten sich in dieser Weise dann auch selbstverständlich Hegel und andere Leute verfangen, solche verbotenen Fragen beantworten zu wollen. Dieses Problem der objektiven Bedeutung, nicht der Bedeutung eben des Kategorialen, verbindet sich allerdings im ökonomischen Bereich mit dem Problem der Eigengesetzlichkeit. Und ein für Schumpeter völlig ungelöstes Problem, die Eigengesetzlichkeit ökonomischer Prozesse. Ich spreche da von dem Eigenleben der ökonomischen Prozesse. Nicht? Und in diesem Aspekt war übrigens der Schumpeter die Marx-Reproduktionstheorie das große Paradigma. Nicht? Das hat immer wieder betont, nicht dass also diese wandrassianische Theorie, der er eigentlich von Haus aus zuneigt, eine statische Theorie ist, nicht? Und dass diese Theorie für die Probleme der Globalisierung nichts hergibt, also das sagen will. Ja, übrigens nochmal was Thema Globalisierung. Also ich muss immer wieder darauf aufmerksam machen, dass die Marx'sche Theorie ist ein Theorieansatz, ein Programm, ein gewaltiger Torso. Bekanntlich waren ursprünglich 6 Bücher vorgesehen. Das erste Buch Lohnarbeit, das Kapital, das zweite Buch Grund und Boden, das dritte Buch Lohnarbeit, das vierte Buch Staat, das fünfte Buch Auswärtiger Handel und Wechselkurs und das sechste Buch Krisen und Weltmarkt Globalisierung. Mit anderen Worten, Weltmarkt Globalisierung. Das ist nie geschrieben worden. Nicht? Also das sind ist ein Stückwerk geblieben. Nicht? Und natürlich ist die Frage, warum war die marxistische Orthodoxie nicht imstande, das auszubauen. Ich würde schon sagen, also, dass es in erster Linie sich um den Mangel nicht einer Theorie nicht des heutigen Geldes handelt. Nicht? Die Marx'sche Theorie ist orientiert am Weltgeld als Goldgeld. Nicht? Und dieses Problem der Demonetisierung des Goldes bereitet den Marxianern die allergrößten Kopfschmerzen. Wenn ich das einwerfen darf, so ähnlich wie das Problem mit Sozial- und Systemintegration. Solange es am Goldstandard gebunden ist, ist es noch sozial integrativ. Sobald das aufgelöst wird, wird es systemintegrativ, so ähnlich könnte man das. Ja, da, natürlich bedarf es eines objektiven Systembegriffs. Ja, natürlich. Ja. Den der Luhmann. Ich hatte noch eine zweite Frage, wenn ich darf. Und die beschäftigt uns im Forschungszusammenhang sehr. Die würde ich gerne, weil Sie der Geldtheoretiker schlechthin sind. Ich möchte das ganz schnell konstruieren. Also Stichwort Krise der Arbeitsgesellschaft. Wenn man davon ausgeht, dass die jetzige strukturelle Arbeitslosigkeit in gewisser Weise ja nicht ein Indikator von gesellschaftlicher Armut, sondern von gesellschaftlichem Reichtum ist, und zwar deshalb, oder gesellschaftlicher Reichtum, der sich darin ausdrückt, dass die Quelle der Wertschöpfung ja nicht versiegt ist, sondern so erweitert ist, dadurch erweitert worden ist, dass gewissermaßen lebendige Arbeitskraft in wertschöpfender Maschinerie inklusive Software geronnen ist und man entsprechend ja durchaus davon ausgehen könnte, dass das absolute Arbeitsvolumen sich reduziert, dann die Folgefrage auftaucht, wie kann dieser geschöpfte Wert verteilt werden? Meine Frage also, wie muss dieser geschöpfte Wert in sozusagen Geld und Preis transponiert werden, damit man das denken kann? Mir scheint, dass ich will die negative Seite davon, also wenn man das diskutiert, wird man natürlich sofort verlacht, weil die Probleme doch eigentlich ganz anders liegen und wer soll das alles bezahlen, etc. Was dazu führen würde, dass gewissermaßen die nach wie vor für hochqualifizierte Arbeit notwendige Leistungsethik, ohne die ja der Kapitalismus nicht denkbar ist, etwas, was Marx zu Recht hinzufügt, und Marx hätte sich dagegen auch gar nicht gewehrt, dass gewissermaßen sowohl das Kapital wie die Lohnarbeit durch die nämliche Leistungsethik verklammert ist. Beide sozusagen bedürfen dieser Leistungsethik, damit sie in Widerspruch zueinander treten können, sozusagen. Ja. Dass diese Leistungsethik natürlich gewissermaßen erodiert würde, wenn jetzt plötzlich Arbeit als ursprünglich gewissermaßen materiales Verteilungsgerechtigkeitskriterium ihrerseits durch Verknappung verteilt würde. Das wäre ein formeller Verteilungsmechanismus und dann würde ja in gewisser Weise die zur Arbeit notwendige Motivation in einen Hedonismus umkippen. Das würde die Leistungsethik total destruieren. Ich will damit sagen, dass gewissermaßen die Leistungsethik mit der strukturellen Arbeitslosigkeit sozusagen als ein die Gesellschaft verklammernder Bewährungsmythos tendenziell ausfällt. So, wie das Bewährungsproblem zur sozialpsychologischen Seite hin würde gewissermaßen erweitert werden, Formen der Selbstverwirklichung außerhalb der gesellschaftlichen Arbeit. Ja. Aber wer verteilt dann, also ich meine, die Folgerung wäre, bedingungsloses Grundeinkommen von der Wiege bis zur Bar. So. Und wie wird das wäre meines Erachtens die zwingende Ableitung. Meine Frage an Sie, wie füllen Sie die auf der Ebene der ökonomischen Theorie liegende Lücke, die ich als ökonomischer Laie nicht füllen kann, wie könnte man die füllen in Terms der Problematik, dass geschöpfter Wert nach wie vor dann sozusagen in Geldpreis ausgedrückt werden können muss? Naja, Sie sprechen das Problem der Wertschöpfung an. Der Werner Hoffmann seiner Auseinandersetzung mit der akademischen Ökonomie hat schon in den 60er Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung nicht zu sagen vermag, was Wert ist. Also ich erinnere mich noch an die Vorlesung über volkswirtschaftliche Gesamtrechnung bei den Statistiker Blind. Ja. Und der Blind hat damals überwiegend darauf aufmerksam gemacht. Wissen Sie doch, ja? Also das sind rein operative Definitionen. Nicht? Und er sagte, eigentlich wissen wir nicht, was wert ist. Hat auch der Blind gesagt, wenn Sie sich erinnern, nicht? Und übrigens auch der Hans Albert macht darauf aufmerksam, nicht, also diese Theorie der Wertschöpfung ist eigentlich im Grunde genommen eine absurde, wenn dann zwei in einer bürgerkriegsähnlichen Verfassung zwei Armeen gegeneinander kämpfen und bezahlt werden, nicht, dann steigert das also jetzt nur die Wertschöpfung. Nicht, an diesem Beispiel hat der Hans Albert schon sehr früh in den 60er Jahren die Wertschöpfungstheorie ad absurdum führen wollen. Nicht also, kurzum, in Ihrer Fragestellung setzen Sie eigentlich nicht implizit voraus, dass ich jetzt ohne weiter sagen kann, also sagen wir vom marxianischen Standpunkt her, die Wertschöpfung ist dies und das. Ganz offen gesagt, ich fühle mich heute auch überfordert, hier ist eine definitive Antwort vortragen zu können. Einfach deshalb, weil nämlich jenes Problem zu thematisieren ist, nicht das legitimerweise wiederum den Pollock beschäftigt hat. Und ich nehme das Problem der Dienstleistungen, sind die Dienstleistungen in welcher Weise in die Wertschöpfung einzubeziehen, lässt sich so etwas analytisch entwickeln. Also ich meine, das sind doch sicherlich legitime Fragestellungen der politischen Ökonomie, die sich von irgendwelchen kommunikationstheoretischen Überlegungen her natürlich sinnvoll überhaupt gar nicht angehen lassen. Nicht umsonst, wie gesagt, hat also der Pollock und der Adorno zu seinen Schaden über diese Frage eben diskutiert. Produktiv, unproduktive Arbeit, da haben wir es ja. Nicht also im Sinne nicht des Marxischen Ansatzes sind die Dienstleistungen den unproduktiven Arbeiten zuzurechnen, nicht der Wertschöpfung zuzurechnen. Wie sich diese Fragen zu entscheiden ist, nicht, das ist wieder ein Thema für sich. Es hat also einen sehr klugen, von Engels sehr klugen Interpreten gegeben, der Lexis, im zweiten Band des Kapitals, nicht? Da setzt sich der Marx mit dem Nationalökonom und Statistiker Lexis auseinander. Der Lexis, nicht, der hält also an der Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit als Nicht-Marxist fest unter dem Aspekt der Reproduktionstheorie. Denn die produktive Arbeit ist geknüpft nicht an die Reproduktion des produktiven Kapitals. Und unter diesen Aspekt nicht, kann man den Dienstleistungen also eben keine produktive, keine wertschöpfende Funktion zusprechen. Also ich habe allerdings die Argumentation nicht mehr so genau in Erinnerung, aber es ist bemerkenswert, nicht, dass dieser, das scheint mir eigentlich nicht der richtige Weg zu sein, unter reproduktionstheoretischen Gesichtspunkten das Problem nicht der Wertschöpfung zu diskutieren. Aber wie gesagt, ein weites Feld. Unterscheidung zwischen Marsch und Maus. Etwas. So. So. Geht es so? Ich komme nochmal auf diese berühmte Unterscheidung eben, ja. Pointierte Unterscheidung Marsch und Maus. Etwas austauschen, sich austauschen. Das ist Geschenkeproduktion. Und Unterschied von Reziprozität und Äquivalenz tauschen. Und im Zusammenhang also Gemeinschaft, Gesellschaft. Ich habe nur eine Anregung. Man könnte ja an dieser Stelle mal Axel Honneth beim Portopee fassen, der ja sich so bemüht, die Hegelsche Unterscheidung zwischen Familie und bürgerliche Gesellschaft, also Prinzip der Liebe, Prinzip also des Vertragshandels und so weiter und Anerkennung darum, damit einzubeziehen. Ich könnte mir denken, das könnte ganz, ganz aufschlussreich werden, wenn er selber bemüht sich darum. Ich sehe aber bisher nicht, dass er wirklich zu einer Lösung kommt, auch wenn er so neue Sozialisationstheorien in Anspruch nimmt. Das liegt daran, dass er unsere Familientheorie nicht rezipiert. Ja. Ja. Das kann man gar. Ja. Ja, ich meine, da kann man nur ganz einfach sagen, da ist weder die Hegelsche Rechtsphilosophie, was den Familienteil anbetrifft, noch die Nietzsche-Theorie der sozialen Konstitution des Selbst wirklich genügend ausgebeutet. Das können wir besser als die Philosophen. Ja? Dazu brauchen wir heute die Philosophie nicht mehr. Das muss man wirklich sagen, das kann man in Terms von materialen Theorien alles sehr viel besser machen. Ja? Da haben wir, vielleicht wird Herr Reiche da nachher, da kann man ansetzen, kann man auch Freud ganz anders einbeziehen, also da kann man sozusagen an die Produktivität der Strukturgesetzlichkeit der Ödipalen Triade anknüpfen. Das kann man soziologisch heute viel besser ausformulieren, als das zu Adornos Zeiten noch möglich war. Ja. Aber ich würde gerne, wenn Sie erlauben, noch eine Verbindung, also mit der Wertschöpfung ganz kurz noch. Also ich meine, wenn man von der Arbeitswertlehre nach wie vor ausgeht, ich sehe nicht, warum das nicht möglich sein sollte nach wie vor, dann gibt es ja doch da ein gewisses Problem. Und es ist ja schon das Verhältnis von Geist und Kapital von Ihnen mehrfach in dem Vortrag angesprochen worden. Also liegt nicht die Pollock'sche Diskussion von produktiver und nicht produktiver Arbeit, und Sie haben ja die These aufgestellt, dass Adorno da Pollock'schen Fehlern aufgesessen ist, was mir sehr einleuchtet. Nicht doch in gewisser Weise daran, dass die Kategorie der Arbeitskraft ein bisschen zu verdinglicht in dieser Diskussion sozusagen gesehen wird, ja? Also immer noch so vage verknüpft mit solchen Unterschieden, die doch mal Kopfarbeit und Handarbeit etwas arg substanziell eine Rolle spielten dabei, die man natürlich sozusagen von denen man Unterschiede, von denen man schon immer meines Erachtens abstrahieren musste, weil die äußerlich sind, dass sozusagen auch eigentlich Marx seine Darstellung der Arbeitsweltlehre nur retten kann oder halten kann, wenn er sozusagen die wertschöpfende, die Erzeugungskraft der Arbeitskraft als eine interpretiert als eine generative Struktur. Und das ist natürlich letzten Endes eine geistige Struktur. Ja, beziehungsweise das würde ich verknüpfen wieder damit, dass unter Bedingungen der Kultur die Sozialität, die auch den subhumanen Gattungen innewohnt, ich meine, das müssen ja einfach zwei grundsätzliche Probleme durch innerartliche Verständigung immer gelöst werden, nämlich wer mit wem in der sexuellen Reproduktion und in der materiellen Reproduktion, wo sind die Reviergrenzen? Und das geht nun mal nur mit innerartlicher Verständigung. Und die geht im Übrigen der Subjekt-Objekt-Relation auch in der Natur, was ihre Vorläufe anbetrifft, schon immer voraus. Das heißt, die Verständigung innerhalb der Art, der Vorlauf für die Kommunikation zwischen Subjekten, ist schon immer sozusagen als strukturiert zu denken, bevor die mit ihrer Umwelt in Beziehung treten. Ja? Das einzelne Subjekt, das sich zu Objekten verhält, ist ja schon immer eine Realabstraktion, beziehungsweise auch eine begriffliche Abstraktion. Der geht schon immer sozusagen die vollendete Sozialität, die gefüllte voraus. Das gilt generell, sodass sozusagen die Frage dann, und die hat George Herbert Mead, finde ich, immer noch vorbildlich angegangen, diese Frage, was passiert in der Transposition von der Natur zur Kultur, wenn diese Sozialität kulturiert wird? Also dann, wenn aufgrund von Sprache Bedeutung entsteht. Ja? Sozusagen, wenn Funktion sich in Sinn und Bedeutung aufteilt. Ja? Der Begriff der Funktion ist dann unterbestimmt. Das ist auch genau die Stelle, an der die Systemtheorie als Konstitutionstheorie vollkommen unterausgestattet ist. Deswegen kann ich überhaupt nicht die Begeisterung für die Systemtheorie bei den Soziologen verstehen. Ich meine, es ist eben ganz notorisch, dass in der Luhmannschen Systemtheorie zwischen Sprache als Regelsystem und verwendeter Sprache, also sozusagen kommunizierter Sprache, praktische Kommunikation systematisch nicht geschieden werden kann. Ja. Bei Habermas gibt es ganz ähnliche Probleme in der Theorie der Geltungsbegründung, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja. Also sozusagen diese Scheidung ist dort auch tendenziell eingeebnet. Ja. Also ich meine, es ist einfach doch ein Witz zu glauben, dass Geltungsbegründungen mit Ja-Nein-Stellungnahmen sozusagen sich regeln lassen. Ja. Das ist einfach nach wie vor. Na gut, aber ist hier nicht das Problem sozusagen der Verbindung von Geist und Kapital, sozusagen in die Wertschöpfungsproblematik mit eingebettet? Man könnte, also es ist dieser jetzt überall grassierende Begriff des kulturellen Kapitals, die Anlehnung an Bourdieu, das ist ja eine reine Metapher und eine im Grunde unfruchtbare Anleihe bei Marx, wird nur metaphorisiert. Es wäre gerechtfertigt, wenn wiederum die Erzeugungskraft, ja, von Kultur dabei nachgewiesen wäre. Das genau tut er aber nicht. Ja. Also sozusagen, dann wäre diese Gleichung gerechtfertigt. Man muss dann nur unter Geist natürlich etwas verstehen, was im Hegelschen Sinne objektiver Geist ist. Also sozusagen die Strukturgesetzlichkeiten von Sozialität. Ja. Die der Konstitution des Subjekts schon immer vorausgehen. Ja. Ich würde vorschlagen, Helmut, dass du nochmal Stellung nimmst zu den angesprochenen Problemen. Ich möchte eigentlich hier auf diesen Sektor, das ist nicht mein Fett, aber auf eines möchte ich noch hinweisen. Der Bruno Liebrox sieht ja die Parallelität der Struktur zwischen Sprache und Geld darin, dass er beide Objektivitäten in Anführungsstrichen unter dem Aspekt dessen thematisiert, was er übergegenständlichen Gegenstand nennt. Das hat ihn fasziniert und er hat, wir haben mal sehr kurz darüber diskutiert und ich sage, wo bleibt denn die im dritten und fünften Band angekündigte Philosophie des Geldes? Ja, und da sagt der große Mann, das war mir zu schwer. Er hat sich in aller Offenheit darüber ausgesprochen und es ist ja offenkundig so, dass es natürlich selbstverständlich auch strukturelle Unterschiede gibt zwischen Sprache und Geld. Einfach, wenn man an das Problem der Eigengesetzlichkeit, nicht der Reproduktion des Geldes denkt, nicht der, wie man modisch sagt, out of voices des Geldes. Ja, das Geld ist wirklich eine Realabstraktion, während Sprache das nicht ist. Ja, ja und nein. Also Bühler sieht auch das Moment der Abstraktion. Ja, aber das ist halt für ganz falsch. Ja? Sprache ist das, was der Abstraktion ja. Schon immer als Erzeugung vorausgeht, als Erzeugnis. Ja. Naturwitzig. Helmut, wenn du nochmal zu diesem ganzen... Das ist ein Punkt, den Sie vorher angesprochen haben. Und zwar, was zu kurz gekommen ist bisher, und das ist, trifft genau diesen Punkt mit der Bedeutungstheorie, nämlich, was auch in der kritischen Theorie so nicht diskutiert worden ist bei Adorno. Es ist ja die Rede gewesen von Hans von Subjekt-Objekt-Dialektik, also Subjektivität konstituiert Objektivität, ja, und die Objektivität kommt dir entgegen. Jetzt aber, wie geschieht das eigentlich genau? Das ist ja doch der entscheidende Punkt, nämlich, dass diese Objektivität zugleich was Übersubjektives ist. Man kann es handlungstheoretisch nicht begründen. Das ist ja der entscheidende Punkt dabei, nicht? Das heißt also zuerst mal die Frage, wenn von Gegenständlichkeit die Rede ist, Gegenständlichkeit des Wertes, ja, dann muss ich sagen, wie begreife ich den Begriff der Gegenständlichkeit in diesem Zusammenhang? Also das heißt, wenn ich von Gegenständlichkeit rede im Zusammenhang mit Wert und Geld, muss ich es so entwickeln, dass ich sage, ich konstituiere Gegenständlichkeit, aber in der Weise, dass die Konstitution zugleich verschwindet. Sie kommt mir als Gegenständliches entgegen. Das heißt, der Konstitutionsvorgang als solcher wird aufgehoben, die Genese wird aufgehoben in der Gegenständlichkeit selbst. Das ist mit im Begriff der Gegenständlichkeit des Geldes mitzudenken. Von der Hegelschen Wesenslogik heißt es dann, ja, es ist gesetzt als vorausgesetzt. Und das ist genau diese Struktur mit der objektiven Bedeutung, die Sie angesprochen haben. Das heißt, wir haben es immer mit übersubjektiven Bedeutungen zu tun, mit objektivem Sinn, wenn man mal so ein bisschen sprechen will, im Zusammenhang mit dem Geld, mit dem Real, mit dem Real, realen Allgemeinen, was du vorher zitiert hast, aus der Hegelschen Rechtsphilosophie, beziehungsweise den Vorlesungen. Es lässt sich handlungstheoretisch nicht begründen. Das ist ja die große Krux. Es ist zuerst mal handlungstheoretisch nicht zu begründen, hat zugleich reale Objektivität. Das heißt also, es ist der Kern der Einheit der Realität des Systems. Nicht? Und jetzt kommen wir zu interessanten Geschichten, also was die ganze neue kritische Theorie anbetrifft. Habermas muss ja zugestehen, nicht, schon in der Theorie des kommunikativen Handelns und dann in späteren Aufsätzen, dass das System in der Moderne essentialistische Konnotationen annimmt. Nicht? Das heißt, er stellt fest, es gibt so etwas wie die Realität der Einheit des Systems. Jetzt kommt es darauf an, ja, wie geht er dann mit seiner ganzen eigenen Theorie um? Denn die Systemtheorie ist zuerst mal entwickelt worden als analytische Kategorie. Jetzt stellt er als auf einmal fest, ja, wir haben es mit der Realität eines Systems zu tun. Wie begründet er also das? Das heißt, er müsste handlungstheoretisch aus seiner Kommunikationstheorie entwickeln, wie sich jetzt die Realität, und zwar die Realität der Systematizität des Systems entwickelt. Da bricht er einfach ab. Ich weiß, bin mir gar nicht so sicher, ob er überhaupt das Problem durchdacht hat. Jedenfalls schweigt er sich da aus, obwohl der zweite Band der Theorie des kommunikativen Handelns heißt zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Funktionalistische Vernunft ist aber die Funktionslogik eines verselbstständigten Systems, was er handlungstheoretisch nicht begründen kann. Nicht? Also das krankt hinten und vorne, nicht? Wichtig wäre aber, festzuhalten, dass die Objektivität oder diese spezifische Wirklichkeitsbegriff im Zusammenhang mit der objektiven Abstraktion konzipiert werden muss als übersubjektive Geltung. Der Bedeutungsbegriff, wenn wir ihn in diesem Zusammenhang diskutieren, ist nicht zu entwickeln aus handlungstheoretischen oder, wie der Adorno sagt, aus der subjektiven Begrifflichkeit der Subjekte. Haken 9 auf, ja. Ich möchte doch nochmal zurückkommen auf die Frage, die Oevermann gestellt hatte, angesichts der enormen Entfaltung der Produktivität der Arbeit. Ich meine, bei Marx gibt es doch in den Grundrissen, so ich glaube 580 herum, diese Überlegungen, dass mit der zunehmenden Automatisierung der Produktion eigentlich die Funktionslogik des Systems, soweit es auf der Wertproduktion definiert durch den Arbeitswert beruht, in sich zusammenbrechen müsste, weil genau die vergegenständlichten Werte ein derart großes Übermaß gegenüber der lebendigen Arbeit, die ja natürlich als produktiv materielle Arbeit versteht, also im Sinne des Ingangsetzens oder Überwachens, der inzwischen als große vergegenständlichte Arbeit existierenden Gesamtproduktionszusammenhangs. Also diese Reflexion, die hat er ja nicht irgendwie weiter fortgeführt und systematisiert. Aber was daraus folgt, meines Erachtens, ist, dass man sich doch heute die Frage stellen muss, ob die spezifische Konzeption der Werttheorieentwicklung für eine spezifische Phase der Entwicklung des Kapitalismus ihre aufschließende Kraft hat, aber in der Gegenwart man vielleicht doch versuchen muss, mit anderen Kategorien, ja, das ist, also gut, ich meine, die eine, was Sozialität, also was Oevermann vorgeschlagen hat, ist meines Erachtens nicht sinnvoll kompatibel zu machen mit der Begriffsentwicklung von Marx. Marx ist in dem Sinne ein Spezialfall der Anwendung von spezifischen Strukturen der Vergesellschaftung unter kapitalistischen Bedingungen, während Oevermann meines Erachtens kategorial grundlegender ja über die gesamte Menschheits- und Kulturentwicklung und deren Konstitution deutlich machen will. Ich meine, ich habe keine Antwort darauf, in welchen Kategorien man das Funktionieren des Kapitalismus erklären soll als Ersatz für die werttheoretische Analyse. Aber also diese Reflexion in den Grundrissen zeigt doch, dass er genau mit der werttheoretischen Analyse eine spezifische Konstellation, wo im Auge hat, nämlich die, wo die Wertschöpfung wesentlich an lebendiger Arbeit, und zwar in dem verengteren Sinne des Bedienens der Maschinen, des Arbeitens als körperliche Verausgabung von menschlicher Energie, natürlich auch Gedanken, aber immer bezogen auf die realen Produktionsverhältnisse, während der Begriff von Arbeit, wie ihn Oevermann gefasst hat, natürlich auch sehr viel weiter schon ist, der genau also die Unterscheidung zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit insofern unterläuft, als genau produktive Arbeit bei Marx ja viel enger als die direkt vom Kapital angewandte Arbeit im materiellen Produktionsprozess gefasst ist. Also ich finde, die Kategorien kompatibel zu machen, führt nicht weiter. Ja. Ja, also man läuft immer Gefahr in den Diskussionen über produktive und unproduktive Arbeit, über das Wertgesetz, also auch Adorno, allein auf die quantitativen Aspekte hinzuweisen und die qualitativen Bestimmungen zu vernachlässigen. Und es ist die Frage, ob von jenen Ansätzen, von denen du sprichst, sich die Qualitäten des Marx, des Werts ableiten lassen. Und diese Qualitäten des Werts, die kulminieren ja in der Bestimmung des Werts als prozessierendes, als prozessierender Kapitalwert. Nicht, also ob nicht diese Transformation des Arbeitsbegriffes genau diesen Aspekt des gesellschaftlichen Gesamtkapitals und seine Bewegung, des gesellschaftlichen Gesamtkapitals nicht zuletzt auch als gesellschaftlicher Geldmarkt ignorieren oder aus dem Blick verlieren. Also ich würde sagen, also wir wären schon ein ganzes Stück vorangeschritten, nicht wenn wir eine klare Vorstellung hätten von den vielfältigen Bestimmungen des Werts in qualitativer Hinsicht. Und davon sind wir noch weit entfernt. Es gibt, also ich denke, eine berühmte Formulierung in einem Brief an Engels, nicht, wo er sein dialektisches Konzept des Werts vorstellt. Da heißt es, aus den allgemeinen Charakteren des Werts, es sind dieselben, die später im Geld, in Klammern, und im Kapital erscheinen, ergibt sich der Widerspruch nicht von Wert und Gebrauchswert, oder genauer gesagt, das heißt, aus dem Widerspruch zwischen den allgemeinen Charakteren des Werts und ihrem Dasein in einer bestimmten Ware ergibt sich die Kategorie des Geldes. Also hier ist die Rede von den allgemeinen Charakteren des Werts. Bedauerlicherweise hat er nirgendwo entwickelt im Kapital, was unter diesen allgemeinen Charakteren des Werts zu verstehen ist. Also ganz gewiss ist die Totalität eine von den Bestimmungen dieses Werts. Nicht? Also wenn das Geld als Totalität bestimmt ist, nicht, und der Wert überhaupt nur als Geld sich darstellt und schließlich auch als Kapital und in letzter Instanz als Kapital, als prozessierender Kapitalwert. Nicht? Ob wir von diesem umfassenden dialektischen Wertbegriff her nicht genötigt sind, auf elementare Funktionen zu rekurrieren, wenn die sich als entwicklungsfähig erweisen sollten. Nicht, also das ist ein Forschungsthema einfach. Ne? Ja, wir müssen die Diskussion jetzt schließen. Ich würde gerne eine Stelle schnell aus dem von Ihnen herausgestellten Aufsatz über Statik und Dynamik bei Adorno zitieren, wo er gegen Schluss genau auf dieses Problem der Krise der Arbeitsgesellschaft auf eine ganz interessante Weise eingeht. Wenn Sie erlauben, lese ich das mal schnell vor. Das ist Seite 235 in den Soziologischen Schriften 1 in dieser Ausgabe. Die Rationalisierung der Arbeitsprozesse könnte, anstatt primär auf Produktivität, ebenso auf die menschenwürdige Gestaltung der Arbeit selbst, die Erfüllung und Differenzierung genuiner Bedürfnisse, die Bewahrung der Natur und ihrer qualitativen Mannigfaltigkeit inmitten ihrer Bearbeitung für menschliche Zwecke sich richten. Vor allem aber dadurch, dass das dynamische Subjekt, die Menschengattung, bloß sich selbst setzte und dadurch in die Natur zurückfiel, der es sich gleich machte, um sie zu kontrollieren, gibt es eigentlich noch gar kein Subjekt von Geschichte, sondern bloß dessen blutige Fratze. Die immanente Entfaltung der Produktivkräfte, die menschliche Arbeit bis zu einem Grenzwert überflüssig macht, birgt das Potenzial von Änderung. Die Abnahme der Quantität von Arbeit, die technisch heute bereits minimal sein könnte, eröffnet eine neue gesellschaftliche Qualität, die sich nicht auf einsinnigen Fortschritt zu beschränken brauchte, wenn nicht einstweilen die Drohung, die eben daraus den Produktionsverhältnissen erwächst, das Gesamtsystem dazu verhielte, in seine bornierte Tendenz unerbittlich sich zu verbeißen. Ich glaube, der Schlusssatz, unerbittlich sich zu verbeißen, ist eine gute Charakterisierung der Diskussion über die Krise der Arbeitsgesellschaft, wie wir sie momentan zwischen den Parteien allenthalben erleben. Also ich danke Ihnen sehr, Herr Backhaus, dass Sie uns auf ein wichtiges Problem wieder aufmerksam gemacht haben und denke, dass die Diskussion gezeigt hat, dass es sich lohnt, dieses Problems wieder anzunehmen und dabei sozusagen bisher vielleicht doch zu sehr disparate und auseinanderliegende Theorieentwicklungsstränge wieder unter dem Begriff auch der Objektivität sozusagen zusammenzufügen in der Kritik der Handlungstheorie, was mir möglich erscheint. Und ich darf vielleicht schließen mit einem Hinweis darauf, dass Sie ja immer wieder, wie selbstverständlich, Ihnen geläufig aufmerksam gemacht haben auf die Differenz zwischen der akademischen Ökonomie oder Wirtschaftswissenschaft und der politischen Ökonomie, wie Sie sie betreiben. Auf ähnliche Weise, parallel dazu, könnte man einen Unterschied, wie er mir immer wieder auftaucht, konstruieren zwischen der akademischen Psychologie und der Psychoanalyse. Ein Unterschied, der gewissermaßen auf ähnliche Weise immer wieder sozusagen im Sinne des kurzatmigen Fortschrittsbegehrens der Universitätsentwicklung eingeebnet zu werden droht an beiden Fronten. Und das ist doch eine interessante Parallele. Beide haben es irgendwie mit so Unbewussten, die eine vielleicht mit dem Psychischen, das andere mit dem sozialen Unbewussten, also mit Strukturgesetzlichkeiten zu tun, um deren Aufdeckung es letzten Endes in unseren Erfahrungswissenschaften geht. Und ich denke, dass Adorno immer gelesen werden muss als jemand, der darauf sehr gedrungen hat, das zu tun. Ja. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Wir sehen uns heute Nachmittag wieder. Ich habe noch drei.